Tod von Franziska Gräfin zu Reventlow. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Tod von Franziska Gräfin zu Reventlow. Er war tot und es war ihm unsagbar unangenehm. Die ganze Sache kam ihm so deplatziert und taktlos vor. Von jeher hatte er sich dagegen verwahrt, im Bett zu sterben und immer aus tiefster Überzeugung behauptet, er würde einmal durch Selbstmord oder Unglücksfall enden. Nun war ihm die verwünschte Krankheit über den Hals gekommen. Man hatte nicht einmal Zeit gehabt, ihn ins Krankenhaus zu schaffen. Er war einfach in seiner Wohnung liegen geblieben. Ein Arzt war gekommen, dann ein zweiter und dritter. Eine Krankenschwester, Freunde, Bekannte, Blumen, Verwandte, Weinflaschen. Alles, was eben zu kommen pflegt, wenn ein junger Mann aus guter Familie plötzlich schwer krank wird. Heute Mittag um 12:30 war es dann vorüber und er starb. Jetzt mochte es ungefähr 3 Uhr sein und er wäre lieber wie sonst ins Café gegangen. Aber da er tot war, ging es nicht mehr. Die Krankenschwester war dageblieben, als alle anderen fortgingen. Er hörte sie hin und her gehen und wurde nervös. Was hatte sie noch in seinem Zimmer zu tun? Womöglich war sie indiskret und stöberte seine Sachen durch. Wie unangenehm, und man konnte es nicht verhindern. Dabei sang sie Choräle vor sich hin. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Taktlos. Sie fühlte sich sichtlich unbeobachtet, sonst hätte sie doch wenigstens ein Sterbelied gesungen, irgendetwas, was auf die Gelegenheit passte. Hier und da wurde geschellt, die Schwester ging hinaus, und er hörte sie in verschiedenen Tonarten sagen, der junge Herr ist heute Mittag gestorben. Es waren anscheinend Lieferantenstimmen, die da draußen sprachen, Rechnungen. Zum ersten Mal empfand er eine gewisse Genugtuung, als er von seinem Tode sprechen hörte, und es kam eine schadenfrohe Vergnügtheit über ihn. All diese unangenehmen Dinge war er wenigstens für immer los. Sie konnten nicht mehr an ihn herankommen. Bis vor kurzem hatten sie ihm das Leben ziemlich unangenehm gemacht. Er hätte sich schütteln mögen, wenn er daran dachte. Aber er konnte sich ja nicht mehr schütteln. Er war tot. Ja, er hatte manchmal ernstlich daran gedacht, sich zu erschießen, wenn er sich der Finanzfrage nicht mehr gewachsen fühlte. In früheren Zeiten hatte man ihm von allen Seiten geholfen. Damals war er eben noch ein hoffnungsvoller junger Mann und man hatte erwartet, er würde sich irgendwie durchsetzen. Aber er hatte sich niemals durchgesetzt und wurde allmählich als verlorener Posten betrachtet. Und als verlorener Posten hatte man die Verpflichtung, sich selbst herauszureißen oder diskret zu verschwinden. Es wäre auch sicher ein hübscher Effekt gewesen, aber schließlich hatten die anderen mehr davon wie man selbst. Und unter den jetzigen Umständen waren das eigentlich zwecklose Betrachtungen. Es klingelte wieder, aufgeregt und dramatisch. Diesmal war es eine ausgesprochen weibliche Stimme, die mit der Schwester unterhandelte. Natürlich war es Maria. Sie schien eine förmliche Szene zu veranstalten. Ach Maria, sie konnte ja nicht ohne Szenen existieren. Und heute an seinem Todestage, wer weiß, ob ihr jemals wieder eine solche Gelegenheit geboten würde. Was? Kein Recht? Onkel? Ich? Das ist nicht wahr. Davon verstehen Sie nichts. Dann entstand ein betäubendes Stimmengewirr. Es schienen sich noch andere Leute hineinzumischen. Nachbarn, die Wirtin. Dazwischen wie ein Refrain, immer wieder in sanftem, bitterbösem Ton die Stimme der Schwester. In einem Sterbehause. In einem Sterbehause. Dann wurde es wieder ruhig. Maria war nicht hereingekommen. Es wäre ihm auch eigentlich nur peinlich gewesen. Etwas später klingelte es von neuem, diesmal reserviert, bestimmt und gedämpft, wie es sich in einem Sterbehause gehört und den Nerven des Verstorbenen angemessen ist. Die Verwandten kamen vom Mittagessen zurück. Nun, liebe Schwester, haben Sie sich von der Nachtwache ausgeruht? Das ist mein Beruf, gnädige Frau. Ist der Sarg noch nicht gekommen? Nein. Unglaublich mit diesen Lieferanten. Wann sollen wir unsere Besuche machen? Das war die Tante. Der Tote empfand eine unhöfliche Regung. Was wollten Sie denn noch hier in seinem Zimmer? Wahrscheinlich saß die Tante auf seinem Sofa, der Onkel auf dem Sessel vor seinem Schreibtisch und der Vetter rauchte die hinterlassenen Zigaretten, die Maria ihm neulich zum Geburtstag geschenkt hatte. Aber endlich schienen sie alle Platz gefunden zu haben und der Onkel eröffnete die Unterhaltung. Hans? Das war der Vetter. Du bist über seine Verhältnisse orientiert? Hans. Wieso, Papa? Der Onkel räusperte sich und der Tote wurde ganz vergnügt. Er kannte dieses Räuspern und meinte, der Onkel hätte sich alle weiteren Worte sparen können. Aber diesmal kam es anders. Er war eben nicht mehr der lebende Neffe, dessen Lebensäußerungen man nicht zu schätzen wusste. Er war der tote Neffe, und das änderte die Sache bedeutend. Ob der arme Junge Schulden hatte, meine ich? Hans. Oh ja. Sind Sie hoch? Von dem Sofa her die Tante. Ich will doch nicht hoffen. Aber Hans sagte fest und zuversichtlich. Sehr hoch. Pause. Ein Stuhl wurde gerückt, und einer von ihnen ging im Zimmer auf und ab. Wahrscheinlich der Onkel. Dann fing die Tante wieder an. Sie hatte heute kein Glück und kam nie mit ihren Sätzen zu Ende. Aber du denkst doch nicht etwa daran. Selbstverständlich muss jetzt alles in Ordnung gebracht werden. Ich will doch nicht, dass die Leute um ihr Geld kommen und sein Name durch den Schmutz gezogen wird. Es ist doch unser Name.« Hans nannte eine ziemlich ungeheuerliche Summe. Der Tote war selbst ganz erstaunt, aber er konnte sich nicht mehr erinnern, ob es stimmte, und fing an nachzurechnen, aber es wollte nicht recht gehen. Die anderen schienen inzwischen nach Fassung zu ringen. Dann sagte die Tante: »Aber Hans, wie ist das möglich? Und du hast darum gewusst? Wer um Gottes Willen hat ihm denn all das Geld geliehen?« »Nun, Leute«, sagte Hans. »Leute?« »Ja, Leute, die ihn besser kannten als ihr.« »Hans«, sagte der Onkel mit melancholischer Würde, und die Tante: »Wie kannst du so etwas sagen? Er ist doch in unserem Hause aufgewachsen. Ich bin ihm eine zweite Mutter gewesen, und wenn er mit seinem Leichtsinn...« Schade, dass der Onkel sie unterbrach, aber er tat es. »Lass das jetzt rum, Mathilde. Es soll alles vergeben und vergessen sein. Er ruht im Grabe.« Das stimmte nicht ganz. Der Onkel hatte sich etwas übereilt, aber in diesem Moment schellte es draußen. Die Tante schien von dem Sofa aufzufahren. »Das wird der Sarg sein. Lise, sieh doch nach.« Also, die kleine Cousine war auch da. Sonst hatte sie ihn nie in seinem Zimmer besuchen dürfen. Nein, es war nicht der Sarg. Maria hatte einen Kranz geschickt. Schade, dass man die Gesichter nicht sehen konnte, aber sie gingen anscheinend mit Fassung drüber hinweg. Er war ja tot. 7.000, 12.000, 15.000. Wechsel, Zinsen, Halsabschneider. Das Gespräch wurde ziemlich angeregt. Dazwischen wieder die Hausglocke. Der Herr Pfarrer ließ fragen, ob man ein Begräbnis erster Klasse wünsche. Ja, selbstverständlich. Man erörterte die Kosten. Ein Begräbnis erster Klasse war ziemlich teuer und der Sarg auch. Eichenholz, Beschläge, ein extra Honorar an den Pfarrer für die Rede. Die Tante widersprach nicht ein einziges Mal, aber der Tote ärgerte sich. 12.000, 15.000, Zinsen. Und das willst du wirklich alles bezahlen, sagte die Tante schwer atmend. Ich betrachte es als meine Pflicht, der Onkel. Es ist ja auch ein kleines Erbteil von seiner Mutter da. Die gute Clara hat es mir damals anheimgestellt, es nach meinem Ermessen für ihn zu verwenden. Wer konnte auch wissen, dass der arme Junge so früh dahingehen würde? Hättest du ihm doch seine Schulden gezahlt, wie er noch lebte. Das war die kleine Cousine, die bisher noch kein Wort gesagt hatte. Düstere Pause. Brave Lise, dachte der Tote. Ja, das Erbteil, das berühmte Erbteil. Es konnte ihm jetzt eigentlich gleichgültig sein, aber es wurmte ihn doch gewaltig. Seit er denken konnte, war es ein Wunderpunkt zwischen ihm und dem Onkel gewesen. Was für wundervolle Reisen hätte er damit machen können, mit Maria. Sie hatten immer davon geträumt, zusammen zu reisen, eben von diesem Erbteil. Wirklich anständig zu reisen, unter falschem Namen, mit fabelhaften Koffern, feenhaften Necessaires und tadellosen Kleidern. Nur Lackschuhe sollten vor ihrer Türe stehen. Mittwoch frühstücken wir in Ägypten. Nun war er tot. Die Gläubiger erbten. Maria würde nie zu schönen Kleidern kommen und nie in Ägypten frühstücken. Es schellte. Der Sarg, sagte die Tante. Nein, der Mann von der Druckerei ist da. Er soll noch einen Augenblick warten. Wir haben es doch gestern schon aufgesetzt, als der Doktor sagte. Der Zettel muss auf dem Schreibtisch liegen. Da. Heute ist unser lieber Neffe noch kurz zum schweren Leiden. Wenn der Sarg nur erst kommen wollte, dachte der Tote. Er fing an, die Ungeduld seiner Tante zu teilen. Er wollte jetzt endlich seine Ruhe haben. Es war wirklich kein Vergnügen anzuhören, wie sie mit Geldsummen herumwarfen. Nach kurzem schwerem Leiden sanft im Herrn entschlafen. Er ist nicht im Herrn entschlafen, bemerkte die Tante mit scharfer Betonung. Jesus nimmt die Sünder an, sagte die Stimme der Krankenschwester. Meinen Sie, sagte Hans. Es schellte wieder. Diesmal war es der Sarg. Ende von Tod von Franziska, Gräfin zu Reventlow. Gelesen von Elli, Mai 2011. Postskriptum von Fritz von Ostini. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Postskriptum von Fritz von Ostini. Mein Darling, denkst du noch an die wundervolle Frühlingsmondnacht im Pensionatsgarten, wo wir uns ewige Freundschaft schwuren? Vor allem versprachen wir uns, dass jede von uns beiden, wenn es das Geschick auseinanderreiße, von allen wichtigen Lebensschicksalen aufs Getreulichste und bis ins Kleinste Bericht erstatten solle. Namentlich aber in Liebesangelegenheiten solle jeder der anderen stets ins Innerste hertschauen dürfen. Nun denn, meine süße Nelly, das große Ereignis meines Lebens steht bevor. Ich bin Braut und unsere Hochzeit ist schon übermorgen. Ach, wie gerne möchte ich, wie in Mädchentagen, den Kopf an deine Schulter lehnen und mein Glück auswennen. Ich bin nämlich zu glücklich und mein dummes Herz klopft so heftig, dass ich kaum recht schreiben kann. Der große Fleck, der sich aber über das Wort Herz gebreitet hat, kommt von einer Träne der Freude. Und nun der Bericht. Heute schenkte mir mein künftiger Schwiegervater, Er hat eine Kunstbutterfabrik, den Brautschmuck. Himmlisch. Türkise und Brillanten. Alles in Platin gefasst und sehr zierlich. Du weißt ja, wie gut hellblau zu meinem Haar steht. Ach, Nelly Sweetheart. Mein Herz ist voll zum Springen. Denke nur, übermorgen um diese Zeit bin ich Frau. Zum Brautkleid hat mir Mama einen wundervollen schweren Rips gekauft. Und Tante Amalie schenkte mir die schönen echten Brüsseler dazu, auf die ich schon so lange ein Auge hatte. Die Hochzeit wird im Hotel Bristol gefeiert. 40 bis 50 Personen, darunter zwei Generäle in Uniform. Wir haben 8 Gänge, ohne die Austern. Wie schade, dass du nicht hierher kommen und meine Brautjungfer machen kannst. Es wird entzückend werden. Meine Aussteuer solltest du sehen. Papa war wirklich sehr nobel. Eine Geschäftstoilette aus bordeauxroter Seide mit schwarzen Spitzen. Ein taubengraues Tuchkleid, tailor-made mit feinen Stahlknöpfen. Ein Schlafrock aus hellem, reizend geblümten Liberty-Samt. Ein Straßenkleid aus weißem Velvet. Alles das ist traumhaft schön. Denke dir, sogar einiges an seidener Wäsche habe ich bekommen. Eine lichtblaue, eine cremefarbene und eine schwarze Garnitur. Wir werden in der entzückenden roten Villa wohnen, am Ende des Stadtparks bei der Kirche. Du kennst sie ja. Oh Nelly, wie bin ich selig, wenn ich daran denke. Der Salon ist ganz englisch, der Stofftapete Louis XVI, braune, feine Mahagonimöbel, die Bilder an seidenen Schnüren aufgehängt. Das Esszimmer Renaissance, aber echt alt. Keine Berliner Fabriksachen, wie sie Bertha Schumacher bekam. Das Schlafzimmer ganz in geblümter Kreton, ebenfalls englisches Muster. Und die Kücheneinrichtung, ein Amour. Die Möbel blau und weiß mit Delfter Landschaften und alles Geschirr Delft. Alles, alles Delft. Und was nicht in Delfter Muster aufzutreiben war, wenigstens hellblaue Mail. Das ist dazustimmend. Märchenhaft. Ich könnte alle Welt umarmen. So schön hätte ich mir mein Brautglück nicht träumen lassen. Wir werden eine Köchin haben und ein Stubenmädchen, das frisieren kann. Mama meint, später müssen wir wohl noch eine Person dazu nehmen. Equipage gibt's vor der Hand nicht. Mir auch gleich. Ich fange jetzt zu radeln an. Als Mädchen durfte ich nicht. Denn Papa ist zu eigen. Für eine Frau ist das was anderes. Und übermorgen bin ich Frau. Oh Nelly. Nun habe ich dir wohl alles mitgeteilt über meine Verlobung, was dich irgendwie interessieren kann. Und ich muss auch schließen, denn Mama ruft mich. Ich soll meine Brautschuhe anprobieren. Brautschuhe. Was liegt alles in diesem Wort? Sei in Eile herzlich umarmt und geküsst von deiner überseligen Tilda. P.S. Mein zukünftiger Gatte heißt Emil Bimsford. Er ist blond. Ende vom Postskriptum von Fritz von Ostini. Gelesen von Elli, Mai 2011. Der verlegene Magistrat von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der verlegene Magistrat von Heinrich von Kleist, aufgenommen von Barty Begley in Irland, Juni 2011. Ein hessischer Staatssoldat hatte vor gar nicht langer Zeit, ohne Erlaubnis seines Offiziers, die Stadtwache verlassen. Nach einem uralten Gesetz steht auf ein Verbrechen dieser Art, das sonst der Streifereien des Adels wegen von großer Wichtigkeit war, eigentlich der Tod. Gleichwohl, ohne das Gesetz mit bestimmten Worten aufzuheben, ist davon seit vielen hundert Jahren kein Gebrauch mehr gemacht worden. Dergestalt, dass, statt auf die Todesstraße zu erkennen, derjenige, der sich dessen schuldig macht, nach einem feststehenden Gebrauch zu einer bloßen Geldstrafe, die er an die Stadtkasse zu erlegen hat, verurteilt wird. Der besagte Kerl aber, der keine Lust haben mochte, das Geld zu entrichten, erklärte zur großen Bestürzung des Magistrats, dass er, weil es ihm einmal zukomme, dem Gesetz gemäß sterben wolle. Der Magistrat, der ein Missverständnis vermutete, schickte einen Deputierten an den Kerl ab und ließ ihm bedeuten, um wie viel vorteilhafter es für ihn wäre, einige Gulden Geld zu erlegen, als arkebusiert zu werden. Doch der Kerl blieb dabei, dass er seines Lebens müde sei und dass er sterben wolle. Dergestalt, dass dem Magistrat, der kein Blut vergießen wollte, nichts übrig blieb, als dem Schelm die Geldstrafe zu erlassen, und noch froh war, als er erklärte, dass er, bei so bewandten Umständen, am Leben bleiben wolle. Ende von Der verlegene Magistrat. Hans und Marie von Fritz von Ostini. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christine Wallis. Hans und Marie. Eine durchaus normale Liebesgeschichte. Es war Frühling. Die Ostbäume blühten und unter den Hecken die Veilchen. Es war ein Frühling so schön, daß ihm auch die Menschen ihre Herzen auftaten. Der Himmel blaute, die Sonne schien, die jungen Leute gingen ohne Paletot spazieren, und auf den Gassen spielten jauchzend die Kinder. Die Alten aber saßen vor den Häusern, in der Sonne, und auch die Ältesten von ihnen konnten sich an einen Frühling, so schön wie der, schlechterdings nicht erinnern. Auch die Jungen hatten natürlich ihr Teil an dem wundervollen Frühling, und ihre Herzen wurden weit, so weit, es ist ja gar nicht zu sagen. Am offenen Fenster des schönsten Hauses in der kleinen Stadt saß ein junges Mädchen mit seiner Näharbeit, ein Mädchen so hübsch wie der ganze Frühling, der draußen blühte. Aber ganz so sonnig wie dieser schien ihr Gesichtlein nicht. Wie Wolkenschatten lag's drüber und die großen blauen Augen schimmerten feucht. Was aber dies Lenzgewitter zusammengezogen hatte über dem Herzen der armen kleinen Marie, das war die Liebe. Dem reichen Hause gegenüber, in der gleichen Gasse, lag ein recht unansehnlicher und altersschwacher Bau mit vielen Rissen und Sprungen und niederen Fenstern. Und hinter einem von diesen Fenstern saß Tag um Tag ein junger, braver Handwerksgesell an seiner Arbeit. Da flogen denn die Blicke hinüber und herüber, und eines Tages hatten sie sich lieb, der Hans und die Marie. Sie sagten sich's auch eines Abends hinter den Stachelbeerhecken des Gartens. Nun wäre für die beiden die Welt so voller Jubel und Glückseligkeit gewesen, wie der Kirschbaum, unter dem sie sich zum ersten Male küßten, voll von Blüten war. Aber da war ein alter Zwist zwischen dem alten und dem neuen Hause, ein alter Zwist und eine alte Schuld und ein halsstarriger und geldstolzer Vater, der Nein sagte. Herzensnot und Tränen kamen, Wirren und Sorgen, Hangen und Bangen, bittere Reden und süßer Trost, Argwohn und List, Hoffen und Harren schluchzen und Verzweifeln. Aber irgendetwas hat zu guter Letzt Mariens Vater doch weich gemacht. Das Schicksal oder die Gicht, oder die treue Liebe der beiden, Gewissensbisse oder eine edle Tat der Schustergesellen, oder das alles zusammen. Da sagte der Alte Ja und Amen und legte der schönen Marie den wackeren Hans in die Arme. Und übers Jahr, als die Bäume wieder blühten und die alten Leute, die darunter saßen, sich wiederum keines Frühlingssonnenscheins erinnern konnten, so warm wie der, der eben auf ihre runzligen Gesichter fiel, übers Jahr trug Frau Marie ihren ersten Buben zur Taufe. Aufregend ist diese Liebesgeschichte nicht. Besonders romantisch ist sie auch nicht. Aber eines ist sie gewiss, vollkommen normal. Und noch eins, für den Hans und die Marie, die schönste Liebesgeschichte, die sie überhaupt erleben konnten. Darüber ist nicht zu streiten, sie wollen sich kümmern und sich kriegen. Das ist ein Rezept fürs Glück, unfehlbar und klar wie Zitronen, Rum und Zucker zum Punsch. Wenn die Ingredienzien gut sind, muß das Ergebnis köstlich sein. Und wem die Sache zu einfach ist, der kann sich aus den Bestandteilen dieser Liebesgeschichte ungezählte Variationen zusammensetzen. Da kann zum Beispiel die Marie im Armenhause wohnen und der Hans im Reichen. Die Geschichte kann im Winter spielen statt im Frühling. Der halsstarrige Vater kann auch eine hochnäsige Mutter oder ein spekulativer Vormund sein. Der Hans kann die Marie auch nicht kriegen oder die Marie den Hans nicht mögen. Oder der Hans die Marie nicht, oder die beiden schlagen ein abgekürztes Verfahren ein, überspringen den ganzen Passus von Herzensnot mit Verzweifeln und gehen zusammen durch. Oder Mariechen trägt ihren Buben schon im Winter zur Taufe, vielleicht sogar schon im Herbst. Der Schustergesell kann auch ein Schneidergesell sein, ein Assessor, ein Weinreisender oder ein einjährig Freiwilliger. Die schöne Marie kann eine Brünette sein, statt eine Blondine, auch im Charakter. Der Hans kann ein Filou sein, statt eines braven Kerls, und sein Lieb wenigstens hektisch oder erblich belastet mit weiß Gott was. Vielleicht kann das Mädchen auch über des Vaters Kasse kommen. Ebenso gut könnte die Marie eine Gräfin sein und der Hans ein Leutnant, ein armer, junger Edelmann, ein Trapezkünstler oder ein Jockey. Oder der Hans kann ein Graf sein und die Marie eine arme Näherin, die eine greise Mutter und fünf unmündige Geschwister mit ihrer Nadel erhält. Am Ende ist vielleicht die Marie aufliederlich und Hans ist ein Biedermann, wie sie in den alten französischen Rührstücken wachsen. Er gramt sich um sie zu Tode oder nimmt sie schließlich in namenlosen Edelmut, wenn alle Welt sie verlassen hat, doch noch zur Frau. Oder sie ist brav und tugendhaft, er aber fasst einen Argwohn und muß sich erst blamieren, bevor sie sich kriegen. Oder sie nimmt aus Seelengröße den Schein einer Schuld auf sich, um ihre Mutter zu retten, oder sie heiratet einen hektischen Lebergreis, um ihren Vater vor dem Bankrott zu bewahren. Wie gesagt, das Thema lässt sich variieren bis ins Unendliche. Bloß die drei Hauptsachen müssen immer da sein: der Hans, die Marie und die Liebe. Ende von Hans und Marie. Aufgenommen von Christine Wallis. Die beiden Brüder von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Die beiden Brüder von Ludwig Bechstein. Es waren einmal zwei Brüder, von denen der eine klug war, der andere unklug. Und beide waren Schäfer, welche wechselweise Tag um Tag die Schafe eines reichen Metzgers hüteten. Jedes Mal, wenn der eine hütete, blieb der andere zu Haus, besorgte das Essen und trug es hinaus auf die Schafweide, wo dann das Mahl von beiden gemeinschaftlich verzehrt wurde. Nun traf einmal die Reihe des Hütens den Klugen und die des Kochens den Dummen. Und nachdem letzterer das Essen gekocht hatte, trug er es zu seinem Bruder auf die Trift hinaus. Auf dem Wege aber kam eine wackelige Brücke, die über einen Bach führte, die viele Spalten hatte, unter denen das Wasser hinfloß, und da dachte der Dumme in seinem Sinne: »Das ist ein gefährlicher Steg, da kann zuletzt ein Mensch oder ein Schaf durchfallen. Da ist schwer, überhin zu kommen, willst du doch die Brücke bessern?« Und da begann der Dumme, die Spalten mit den Klößen, die er gekocht hatte, auszustopfen. Hart genug waren sie ohnehin. Und in die schmalen Ritzen stopfte er Sauerkraut. Dann ging er getrosten Mutes über die Brücke, die nun recht fest und haltbar aussah. Und als ihn sein Bruder fragte: »Wo hast du denn das Essen?« So lachte der Dumme und antwortete: »Essen habe ich nicht, aber ich hatte einen klugen Gedanken. Ich habe den Brückensteg ausgebessert, dass er wieder hält. Ich habe die Klöße in die Klunzen gestopft und in die Ritzen das Sauerkraut, dass wir und unsere Schafe nicht durchfallen.« »Ei, was du für ein Pfiffidunkus bist«, spottete der kluge Bruder über den Dummen. »Es ist nur gut, dass du morgen hütest und ich koche, sonst gäbe es für uns zwei Fasttage hintereinander. Aber das sage ich dir, wenn du morgen hütest, so sei so gut und habe nicht wieder kluge Gedanken nach deiner Art. Du hast dich um nichts zu kümmern, als dass die Schafe hübsch nach der Reihe liegen bleiben. Wenn du so tust, machst du nichts Dummes.« »Will so tun«, sagte der Dumme. Am anderen Tage, als der Kluge zu Hause blieb und kochte und der Dumme die Schafe auf die Weide trieb, wollten die Schafe sich nicht nach der Reihe hinlegen, und da hatte der Dumme mit ihnen recht seine Not und Plage, bis er rackrig wurde und schrie: »Wartet, ich will euch, wenn ihr nicht wollt, wie ich will«, und nahm einen Knüppel und schlug sie alle Mause tot und legte sie hübsch nebeneinander in Reihen. Wie nun der Bruder mit dem Kessel voll Essen kam, wunderte er sich, dass die Schafe so schön lagen und rief: »Ei, die liegen ja prächtig in der Reihe!« »Geld«, antwortete der Dumme mit großer Selbstzufriedenheit. »Erst wollten sie freilich nicht, hab Mühe genug gehabt, hab sie totgeschlagen, die Nösser. Nun muckt keines mehr.« »Um des Himmels willen«, schrie der kluge Bruder, »was hast du getan? Jetzt sind wir beide verloren.« »Ach, geh weg«, sagte der Dumme mit großer Gemütsruhe. »Verloren? Das wäre. Wer uns findet, wird schon ein ehrlicher Finder sein, wird uns wiederbringen.« »Dummkopf«, schrie der Bruder erbost, »der Metzger schlägt uns tot, wie du seine Schafe totgeschlagen hast. Packe auf, wir müssen auf der Stelle fliehen.« Und da flohen die beiden Brüder und liefen, so sehr sie laufen konnten, und kamen in einen dichten, finsteren Wald. Und als die Nacht kam, stiegen sie auf einen Baum, droben zu schlafen, und nahmen den Kessel, darin noch ihr Essen, Brühe und Brocken war, auch mit hinauf, denn der Hunger war ihnen über den Schreck und die Furcht vergangen, und wollten droben zur Nacht speisen. Aber da sind zwei Räuber gekommen und hatten einen Sack voll Nüsse und einen Sack voll Geld. Beide Säcke schleppten sie unter den Baum, darauf die beiden Brüder saßen, setzten sich hin und wollten das Geld teilen. Da schwippte der Kessel etwas über, und der eine Räuber sprach zum anderen: »Du, es tröpfelt«, und da fielen aus dem schwippenden, schwappenden Kessel auch Graupen und Brocken, und der andere Räuber rief: »Du, es graupelt und hagelt«. Die Brüder droben aber fürchteten sich und zitterten und vermochten den Kessel, der auf dem runden Aste nicht standhalten wollte, nicht zu erhalten, und da stürzte der ganze Kessel hinunter. »Herrgott, ein Wolkenbruch, der Himmel fällt ein, da kommt schon eine Pauke, das ist eine schöne Musik«, schrien die Räuber und liefen davon und ließen ihren Geldsack und ihren Nusssack im Stiche. Die Brüder aber stiegen vom Baume herab und fanden die Säcke. Und da sprach der kluge Bruder zu dem Dummen: »Sieh, da sind zwei Säcke. In einem ist hartes Zeug und es ist klein, der andere ist groß und sind Nüsse darinnen. Es fragt sich nun, welchen Sack du willst, denn du bist der Ältere und hast die Vorhand.« »Richtig«, antwortete der Dumme, »ich habe die Vorhand, mir gebührt der große Sack mit den Nüssen. Die Nüsse kann ich essen, das harte Zeug aber kann ich nicht essen.« So nahm jeder seinen Sack, und so wanderten sie miteinander. Der Dumme aß aus dem Seinen fort und fort Nüsse und gab auch seinem Bruder ein paar, so dass sie immer leichter zu tragen wurde, bis der Sack ganz leer war. Dem anderen aber dünkte sein Geldsack immer schwerer zu werden, so dass er zuletzt nicht vermochte, ihn weiter zu tragen. »Du kannst jetzt meinen Sack auch eine Strecke tragen«, sagte der Kluge zu dem Dummen, »er wird mir gar zu schwer.« »Nee, so haben wir nicht gewettet«, antwortete der Dumme, »du hast ja meinen Sack auch nicht getragen. Ich habe dir noch dazu Nüsse gegeben. Du aber hast mir nichts gegeben. Willst du's leicht haben, so teilen wir, du die Hälfte von dem harten Zeug und ich die Hälfte. Das ist brüderlich, da trägt keiner zu schwer.« Erst wollte der Kluge davon nichts hören, er probierte, ob er nicht dennoch den Geldsack allein fortbringen könnte. War dies aber nicht imstande, und so teilten sie denn und kauften sich Schafe für das Geld und hüteten sie und fingen ihr Wesen wieder von vorne an. Ende von Die beiden Brüder von Ludwig Bechstein. Gelesen von Elli, Juni 2011. Das Ei des Urvogels von Karl Grunert. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Das Ei des Urvogels von Karl Grunert. Im Studierzimmer des alten Professor Diluvius leuchtete noch immer die elektrische Arbeitslampe. Draußen vor den eng geschlossenen Jalousien der Fenster erhellte schon der Schein des aufdämmernden Frühmorgens die Gegend. Aber der Herr Professor arbeitete noch immer. Es musste ein seltenes und sehr interessantes Objekt sein, das den Gelehrten sich selbst und die Rücksicht auf seine leiblichen Bedürfnisse so ganz vergessen ließ. Professor Diluvius war Vorsteher der paläontologischen Abteilung des Museums für Naturkunde. Seine Forschungen über die fossile Tierwelt, namentlich auf dem Gebiete der Dinosaurier, waren nach verschiedenen Richtungen hin epochemachend gewesen. Seine eigentlichen Arbeitsräume befanden sich im ersten Stockwerke des Museums, und es mussten besondere Gründe ihn veranlassen, die Präparation eines paläontologischen Fundes in seiner Privatwohnung vorzunehmen. Denn ein solches fossiles Objekt lag vor ihm, und seine trotz des Alters noch immer geschickten und sicheren Hände arbeiteten emsig an seiner Enthüllung. Es war eine Platte lithographischen Schiefers aus der Gegend von Eichstätt, unregelmäßig geformt, die der Gelehrte mit seinen messelartigen Werkzeugen bearbeitete. Vorsichtig und mit größter Schonung entfernte er vom Rande der Platte her arbeitend die Schichten des Kalkschiefers bis an eine auf der Oberseite mit Bleistift umrandete, ungefähr kreisförmige Stelle. Was für ein seltsames, vorsintflutliches Geschöpf lag hier versteinert in den Ablagerungen des Kalkschiefers verborgen. Ein ganzer Berg von der Platte abgelöster Bruchstücke häuften sich schon vor ihm auf, und noch immer gönnte er den müden Fingern und den brennenden Augen keine Ruhe. Immer wieder griff er die Platte an, hin und wieder die Instrumente wechselnd. Verwundert schaute Grauch, eine prachtvolle graue Katze, die sich auf der Chaiselon bequem gemacht hatte, den unverständlichen nächtlichen Treiben ihres Herrn zu. Sie war ein Vermächtnis seiner verstorbenen Frau, die einst das hilflose junge Kätzchen fast verhungert in einer Ecke des Hausflurs gefunden. Erst schnurrend, dann leise miauend suchte sie die Aufmerksamkeit des Professors auf sich zu lenken, schloss aber endlich verdrießlich blinzelnd die Augen wieder, als ihre Mühe vergeblich blieb. Eine Uhr schlug irgendwo in der Nähe. Aufhorchend zählte Professor Diluvius die Schläge. 4 Uhr, sagte er, 12 Stunden arbeite ich nun daran und das Gröbste habe ich wohl herunter. Jetzt heißt es doppelt und dreifach Vorsicht gebrauchen. Und wieder begann er zu sticheln und zu meißeln und immer kleiner wurden die Kalkschüppchen, die er nun von der Platte abhob. Er arbeitete jetzt mit der kleinsten Nummer seiner stählernen Werkzeuge. In fast 2 Stunden mochte er so in voller Emsigkeit weitergearbeitet haben. Ein etwas größeres Stück des Kalkschiefers hob sich jetzt beim Angriff des Meißels ab. »Da ist es«, rief Professor Diluvius. Aus der Platte ragte die Spitze eines eiförmigen Körpers hervor. »Sei mir gegrüßt, du Gnadengeschenk versunkener Jahrmillionen«, frohlockte der alte Herr, in die Hände klatschend und vor Freude von einem Bein aufs andere hüpfend. »Sei mir gegrüßt, du Spende eines rara avis. Das Ei des Kolumbus und selbst das Ei der Leder ist gegen deinen Wert ein Schatten.« Er hielt die Platte dicht an seine Studierlampe, den grünen Lampenschirm hochschiebend. »Wie unscheinbar es aussieht, wie alles, was seinen Wert im Innern trägt, grau-grün mit schwarzen Tüpfeln. Niemand würde vermuten, dass es gelegt wurde zu einer Zeit, da es noch keine Menschen auf unserem Planeten gab. Von einem Geschöpf gelegt wurde, das eine Eidechse war und ein Vogel werden wollte.« Schnell griff er wieder nach seinen Werkzeugen, um es völlig aus der Hülle des Kalkschiefers freizulegen. Und so sehr ihn der erste Anblick des ersehnten Fundes begeistert hatte, mit eiserner Ruhe und Kaltblütigkeit arbeiteten seine Hände weiter, vom vorsichtig abwägenden Blick seiner scharfen grauen Augen gelenkt, bis es rund und heil und ganz vor ihm lag, das Ei des Urvogels Archäopteryx. Und nun erst nahm er sich Zeit, das Begleitschreiben noch einmal zu studieren, das ihm sein junger Freund und ehemaliger Schüler Dr. Finder mit dem kostbaren paläontologischen Objekt gesandt hatte. Es lautete: Eichstätt, den 5. Juli 1900. Mein lieber, hochverehrter Herr Professor, anbei übersende ich Ihnen ein Objekt, das vorläufig einzig in den Sammlungen unserer Museen dastehen dürfte. Ein fossiles Ei, dem Fundorte nach, es stammt aus dem Schieferbrüchen hier am Blumenberg, wahrscheinlich ein Ei von Archäopteryx lithographica. Die Untersuchung der Platte durch die neue Art der Y-Strahlen zeigt nur, dass ein vollkommen gut erhaltenes Ei in der Schieferplatte steckt. Ich habe die Lage des Objekts auf der Ober- und Unterseite der Platte durch eine Bleistiftlinie umrandet, so dass wenigstens ungefähr ein Anhalt für die Freilegung des Fundes gegeben ist. Denn diese schwerste Arbeit muss ich Ihnen leider allein überlassen, lieber, hochverehrter Herr Professor. Sie kennen ja meine Aufgabe hier in den Kalkschieferbrüchen, die mir zu so diffizilen Extraarbeiten keine Zeit lässt. Aber Ihre so geschickte Hand hat schon Schwierigeres geleistet. Ich meinerseits hoffe, auch in dem noch in der Steinhülle steckenden Geschenk wird Ihnen die Liebe und Verehrung nicht verborgen bleiben, mit der ich alle Zeit sein werde. Ihr dankbarer Schüler, Dr. Finder. P.S., wenn man das Ei doch noch ausbrüten lassen könnte, aber dazu ist es doch wohl nicht mehr frisch genug. D.O. Immer wieder kehrten die sinnenden Augen des alten Gelehrten zu diesem Postskriptum zurück. Ein ungeheurer Gedanke drängte sich ihm auf. War es denn so ausgesprochen unmöglich, dass die scherzhafte Wendung des Ausbrütenlassens zur Wahrheit werden könnte? Ein Geräusch an der Tür des Zimmers störte ihn in seinem Denken. Seine alte Wirtschaftlerin Pauline trat ein. Vor Schreck ließ sie Eimer und Schrubber fallen und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Aber Herr Professor, wenn das die selige Frau erlebt hätte! Sie sitzen noch über dem alten Steinklumpen und sind wohl gar nicht schlafen gegangen? Ach, lieber Herr Professor, wenn man schon über die 70 hinaus ist...« »Ja, Sie haben ja recht, liebe Pauline, aber es gibt eben Ausnahmen, und eine solche ist schuld, dass ich einmal eine Nacht hindurch gearbeitet habe. Nun seien Sie hübsch vernünftig und schelten Sie nicht mehr, sondern bringen Sie mir eine recht große Tasse schönen Kaffee, aber so, wie nur Sie ihn zu brauen verstehen, Pauline.« Kopfschüttelnd zog die alte, treue Schaffnerin mit dem Attributen des Reinmachens wieder ab. Professor Diluvius wandte sich aufs Neue dem seltsamen Funde zu. Er nahm das Archäopteryx-Ei vorsichtig in die Hand und hielt es gegen das Licht der Studierlampe. Es erschien gleichmäßig undurchsichtig, als ob die Schale dicker sei als die unserer jetzigen Vogeleier. Das Bauernmittel fiel ihm ein. Ich hielt das kostbare Ei erst mit dem einen, dann mit dem anderen Ende an die Lippe. Beinahe hätte er es vor freudigem Schreck aus der Hand fallen lassen. Das eine Ende erschien ihm wärmer als das andere. Das Blut hämmerte ihm in den Schläfen vor plötzlicher Aufregung. Ungleich warme Hälften, aber vielleicht war es eine Sinnestäuschung. Er legte das Geschenk der Vorzeit mit zitternden Fingern auf die Platte seines Arbeitstisches und stand auf. Der Morgen lugte durch die Spalten der Jalousien. Der Professor zog sie auf und schaltete die Lampe seines Zimmers aus. Dann ging er ein paar Mal auf und ab und öffnete im Vorbeigehen ein Fenster und lehnte sich ein Weilchen hinaus, mit vollen Zügen die duftige Frühluft atmend. Er wollte sich erst völlig wieder in der Gewalt haben, erst ganz wieder Herr seiner Nerven sein, ehe er die entscheidende Untersuchung des Objekts von neuem vornahm. Nun erschien auch Pauline wieder mit dem duftenden Frühtrunk. Ihr gutes, etwas alltägliches Gesicht und ein Schluck des braunen Trankes wirkten besänftigend auf ihn ein. Schnell entschlossen reichte er seiner Köchin das kostbare Urvogelei. »Hier, liebe Pauline, prüfen Sie einmal, als wenn es ein Hühnerei wäre, ob dies ein frisches Ei ist, aber vorsichtig, vorsichtig!« Pauline machte die Probe ähnlich wie ein Weilchen vorher der Herr Professor Diluvius, nur hatte die einfache Köchin das Urteil der größeren Erfahrung vor ihm voraus. »Es ist noch gut, Herr Professor. Soll ich's Ihnen kochen? Es ist wohl so ein ausländischer Leckerbissen?« Mit beiden Händen griff der alte Herr nach dem wunderbaren Schatze. »Nein, nein, um Gottes Willen, Pauline, dies Ei stammt von einem vogelartigen Geschöpf, welches vor langen, langen Zeiten auf unserer Erde gelebt hat.« »Das Ei ist aber noch frisch, dafür garantiere ich Ihnen, Herr Professor, und nun frühstücken Sie nur erst und machen Sie ein bisschen Morgentoilette, wenn Sie doch nicht mehr schlafen gehen wollen.« Damit ging sie hinaus. Der Professor nahm nun selbst nochmals das Ei zur Prüfung in die Hand. »Kein Zweifel. Das eine Ende war entschieden wärmer als das andere. Pauline hatte recht. Es war noch gut. Seinem Gewicht nach war es kaum schwerer als ein mittelgroßes Hühnerei. Eine Fossilisation des Inhalts erschien also merkwürdigerweise ausgeschlossen. Vielleicht hatte der feine Kalkschlamm des Jurameeres die Poren der Eierschale so hermetisch verschlossen, dass die Fäulniskeime der Luft keinen Zutritt fanden und der Inhalt konserviert blieb. Aber dann konnte man es ja im Brutofen ausbrüten lassen, dann war ja das Eiweiß noch lebens- und entwicklungsfähig. Trotz des undenkbar langen Zeitraums, den das Ei im verhärteten Kalkschlamm von Eichstätt eingebettet gelegen. Die Gedanken des Professors Diluvius begannen aufs Neue zu kreisen. Dann hatte er am Ende das unbeschreibliche Glück, einen lebendigen Urvogel, eine leibhaftig fliegende Archäopteryx aus dem Wunderei hervorkriechen zu sehen. Es war ein Glück, dass die alte Pauline längst wieder das Zimmer verlassen hatte und den indianischen Freudentanz nicht sehen konnte, den ihr alter Professor zwischen den Möbeln seines Arbeitszimmers ausführte. Grauchens Verwunderung, die abermals in ihrem Schlummer gestört worden war, war vielleicht noch größer, aber sie blieb stumm. Ein paar Stunden später hatte sich Professor Diluvius durch einen Diener des Paläontologischen Instituts ein Brutapparat besorgen lassen, ihn in Betrieb gesetzt und das kostbare Archäopteryx-Ei sorgfältig darin eingebettet. Wahrscheinlich brüteten die Urvögel der Jurazeit noch nicht selbst ihre Eier aus, sondern überließen dies Geschäft wegen ihrer noch schwachen Befiederung der Allmutter Sonne, so dass ein allzu strenges Einhalten einer genauen Brutwärme auch in der Natur wohl nicht möglich gewesen war. Die einzige Bedingung blieb, eine gewisse obere Temperaturgrenze, etwa 60 Grad, nicht zu überschreiten, weil sonst das Eiweiß gerinnen musste. Der Brutapparat, der durch eine Lampe erhitzt wurde, regulierte seine Temperatur selbst, nachdem er einmal auf eine maximale Wärme eingestellt worden war. Beim Erreichen dieser zulässigen Höchstgrenze ertönte entweder ein Alarmsignal für den Beobachter oder der Apparat steuerte automatisch die Wärmezufuhr zurück auf ein geringeres Maß. Die letztere Einrichtung ist die gebräuchlichere. Da aber Professor Diluvius sich selbst mehr Vertrauen schenkte als dem besten Automaten, so hatte er den Apparat auf Alarm gestellt, um eventuell selbst die Überschreitung des Maximums zu regulieren. Mit Angst und Sorge dachte er aber schon an die Nachtstunden, wo er seinen unbezahlbaren Schatz schließlich doch der Selbstregulierung des Brutofens überlassen musste. Einen Augenblick hatte er allerdings den Gedanken gehegt, sich mit seiner Wirtschafterin Pauline in die Zeit von je 24 Stunden zu teilen, solange das Ausbrüten dauern würde. Aber er wagte nicht, diesen Vorschlag der alten treuen Seele zu machen, obwohl er für seinen Teil gern alle Nächte und auch noch den halben Tag gewacht hätte. Aber ungefähr musste er sie doch in die Handhabung des Brutofens einweihen. Er rief sie herein und erklärte ihr kurz die Wirkung des Apparates. Ungläubig lächelnd sah die brave Pauline auf den seltsamen Kasten, und dies Lächeln wurde sogar ein wenig spöttisch, als sie ihren alten Herrn Professor betrachtete, der ihr voller Eifer seinen geheimnisvollen Plan auseinandersetzte. »Und das Küken soll ganz ohne Glucke aus dem Ei kommen?« Der Herr Professor nickte. »Wer pickt ihm denn die Schale auf, wenn es fertig ist, Herr Professor?« Auch darüber beruhigte er sie und war froh, dass sie wenigstens die Handgriffe verstanden hatte, durch die eine Überschreitung der zulässigen Brutwärme vorgebeugt wurde. »Und wie lang wird die blecherne Henne zu dem Küken brauchen, Herr Professor?« fragte sie beim Hinausgehen. »Wir müssen es abwarten, Pauline, aber hoffentlich nicht viel länger als eine mit Fleisch und Federn.« Professor Diluvius lebte nur noch für seinen Urvogel. In dem Gedanken an das zu erwartende freudige Ereignis vergaß er Essen, Trinken und Schlafen. Die alte Pauline war in heller Verzweiflung. Vergebens kochte sie ihm ihre schmackhaftesten Gerichte, vergebens ermahnte sie ihn, im Andenken an die selige Frau Professor seinem alten Körper die nötige Pflege und Ruhe zu gönnen. 3 Tage und Nächte hatte er so schon hintereinander vor der blechernen Henne gesessen. Neben ihm auf dem Tische lag aufgeschlagen die schöne Abbildung der Archaeopteryx lithographica aus den paläontologischen Abhandlungen von Dammes und Kaiser. Band 2, Heft 3 vom Jahr 1884. Was für ein kostbares Objekt ist schon dieser prachtvoll erhaltene Abdruck aus dem Solnhofener Schiefer, murmelte er. Das Deutsche Reich hat damals 26.000 Mark für die Erwerbung der Platte mit der Archäopteryx gezahlt, und ich werde der Glückliche sein, der Einzige auf Erden, der ein lebendiges Exemplar sein eigen nennt. Wie wird man mich beneiden, wie werden Sie kommen aus allen Herren Ländern, meine lieben, ungläubigen Kollegen, um den Wundervogel zu schauen? Und was werden Sie mir bieten, um ihn käuflich zu erwerben? Aber nicht um die Welt soll er mir feil sein, nicht um alles Gold dieser Erde. Mit dieser stolzen Wendung schloss der alte Gelehrte regelmäßig seinen Dithyrambus auf den Ohrvogel, den die belebende Wärme in stillschaffender Arbeit aus dem Ei hervorlocken sollte. Ein leises Schnurren klang durch das Zimmer, und der Herr Professor fühlte gleichzeitig, wie sich Grauchen an seinen Knien rieb. Liebkosend strich er ihr über den Rücken, er wollte Versäumtes ein wenig wieder nachholen, dann aber sagte er, »Du wirst dich vorläufig gewöhnen müssen, in der Küche zu hausen, liebes Grauchen. Zwar bist du ein sehr artiges Mies-Mies, aber ein Raubtier steckt doch in deinem weichen, schönen Fell und noch dazu eins, das eine besondere Vorliebe für junge Vögelchen hat.« Grauchen wollte auf seine Knie springen, um wieder einmal den alten Platz einzunehmen, der ihr jahrelang eingeräumt worden war. Aber der alte Herr wehrte ihr, stand auf und öffnete die Tür, um sie hinauszuweisen. Eben wollte auch Pauline ins Zimmer treten. »Liebe Pauline, die Katze müssen wir vorläufig aus meinem Zimmer fernhalten. Sie ist ja auch in ihrer Küche gut aufgehoben.« »Jawohl, Herr Professor, wie Sie wünschen. Herr Professor, ich wollte nur fragen, ob Sie für die nächsten Stunden allein bleiben wollten. Ich wollte gerne mal meine Verwandten einen Augenblick besuchen.« gehen Sie, Pauline, zum Abend sind Sie doch wieder hier.« »Gewiss doch. Dann adieu, Herr Professor.« Damit ging sie, Grauchen auf den Arm hebend, aus dem Zimmer. Pauline, die gute, sorgende Seele, war am Ende mit ihrer Weisheit. Heute hatte sie das Unglaublichste erlebt. Der Professor hat sein Leibgericht, Frikassee von Huhn, nicht angerührt. Das konnte nicht gut enden, und alles wegen des unglückseligen Vogeleies. Nicht ihre Verwandten suchte sie auf, sondern den alten Hausarzt ihres Herrn, den Sanitätsrat Hartmann. Ihm schüttete sie ihr altes, treues Herz mit all seinen Sorgen aus, wie vor ein paar Tagen der Herr Professor eine große Steinplatte erhalten habe und wie er Tag und Nacht daran herumgemeißelt, um ein Ei herauszukriegen, das darin gesteckt hatte, und wie er nun seit 3 Tagen und Nächten sich keine Ruhe gönne, kaum einen Bissen esse, nicht einmal sein Leibgericht, und wie er die schöne Graukatze, die der Herr Sanitätsrat ja als ein Vermächtnis der Seligen auch kenne, aus dem Zimmer gejagt habe, und das alles, um das verwünschte Vogelei, das er in einen geheizten Blechkasten gelegt habe, zum Ausbrüten zu bringen. Sie schloss ihren Bericht mit heißen Tränen und mit der inständigen Bitte, der Herr Sanitätsrat möchte doch einmal ihrem Herrn ins Gewissen reden, ehe es zu spät wäre. »Schön, Fräulein Pauline, soll geschehen. Gehen Sie immer voraus, ich werde gleich hinterherkommen. Meine Sprechstunde ist ja ohnehin vorüber, und er soll denken, es handle sich um einen gelegentlichen Besuch, den ich nicht als Hausarzt, sondern als sein alter Freund bei ihm mache.« Als eine Stunde später Sanitätsrat Hartmann die Tür zum Zimmer seines alten Freundes öffnen wollte, vernahm er schon vorher ein in kurzen Absätzen sich wiederholendes Klingelsignal. Er trat ein, von Pauline gefolgt, die das Zeichen auch gehört hatte. Und da lag der alte Herr fest schlummernd, und sein weißgelocktes Haupt ruhte auf dem Bilde der Arche Opterix, das oben erwähnt wurde. So fest schlief er, dass er das schrille Klingeln vom Brutapparat nicht vernommen hatte. Der Sanitätsrat übersah mit einem Blick die Situation. »Da bin ich wohl doch zur rechten Zeit gekommen«, murmelte er. Er sah dem Schlafenden scharf ins Gesicht, prüfte seinen Puls und sagte dann, »Seien Sie ohne Sorge, Frau Pauline, ich kenne seine Natur. Er wird im Schlaf alles Versäumte wieder einholen. Wir wollen ihm hier auf der Chaiselon ein Lager zurechtmachen, und morgen um diese Zeit ist er wieder ganz auf dem Posten und wohl auch vernünftiger.« Dann trat der alte Sanitätsrat an den Brutofen heran. Es gab auch hier manches zu tun. Ungefähr 24 Stunden später erwachte Professor Diluvius. Verwundert schaute er sich um, fand sich auf der Chaiselon liegend, sorglich mit Kissen und Decken umgeben. Einen Augenblick lang irrten seine Gedanken ratlos umher. Da fiel sein Blick auf den Brutofen auf dem Arbeitstische. Mit der Gewandtheit eines Jünglings sprang er auf und eilte an den Apparat. Da lag das Ei, unversehrt, und das Thermometer zeigte die vorschriftsmäßige Brutwärme. Der Herr Professor klingelte. Pauline musste ganz in der Nähe gewesen sein, so schnell erschien sie. »Guten Tag, liebe Pauline, ich habe wohl lange geschlafen?« »Es geht, lieber Herr Professor, Sie hatten sich wohl ein bisschen auf die Chaiselon gelegt. Ich habe Ihnen dann noch ein paar Kissen gebracht. Als ich von meinen Verwandten kam, da schliefen Sie so schön, dass ich Sie nicht stören wollte, und da der Brutofen auch in Ordnung war.« »Ja, richtig, Pauline, ich sehe eben, dass ich den Apparat auf Selbstregelung umgestellt habe, statt auf Alarm. Wahrscheinlich habe ich gefühlt, dass ich müde wurde und habe noch zur rechten Zeit die Umschaltung besorgt. Gott sei Dank, dass alles richtig funktioniert hat. Der Apparat ist doch zuverlässiger als ein Mensch. Und nun, Paulinchen, besorgen Sie mir etwas zu essen. Haben Sie vielleicht noch Frikassee?« »Jawohl, jawohl, lieber Herr Professor, gleich sollen Sie es haben, sofort.« Und strahlend vor Freude eilte sie in die Küche. Seit ihr alter Herr Professor wieder Frikassee aß, sorgte sich die gute Pauline nicht mehr um ihn. Und auch er selbst hatte den Paroxysmus der ersten Tage überwunden, seit er sich überzeugt hatte, dass man sich auf die automatische Regulierung des Brutapparates sicher verlassen konnte. Erschien er so äußerlich als derselbe kühle und bedächtige Gelehrte wie sonst, so war doch sein Inneres von der aufgehenden Sonne seiner großen Hoffnung erhellt und verklärt. So gingen die Tage in ruhigem Gleichmaß, und aus den Tagen wurden Wochen. Am Nachmittage des 24. Tages saß der Professor Diluvius in seinem Arbeitszimmer. Es war ein schwüler Tag, und die Julisonne mit ihrer Glut machte schläfrig. Ein leichter Halbschlaf, ein Träumen mit offenen Augen, hatte seine Sinne gefangen genommen. Ihm war, als schöben sich die tapetengeschmückten Wände seines Zimmers auseinander, eine endlose Ferne öffnete sich, und ein Weg lag vor ihm in ein weites grünes Tal. Seltsame Pflanzen überragten in treibhausartiger Fülle und in wunderlich grotesken Formen den Pfad. Zu seinen Füßen webte und lebte es, und in dem Urwalddickicht regte und bewegte es sich von fantastischen, nie gesehenen Lebewesen. Plötzlich fiel ein gleitender Schatten auf seinen Weg. Ein fliegendes Geschöpf schwang sich von einem der seltsamen Baumstämme hinüber zum anderen. Metallisch grün glänzte sein Gefieder, besonders der lange, wie ein Palmwedel geformte Schwanz. Nun flog das seltsame Wesen dicht über dem Haupte des Wandernden hinweg und hängte sich an einen der kandelaberartig verzweigten Stämme. Da hing es mit zusammengeschlagenen Flügeln an den langen, scharfen Krallen, die aus den Schwungfedern dicht am Flügelgelenk hervorragten, und als es jetzt den Schnabel öffnete, um eine erheischte Beute zu verspeisen, zeigten sich deutlich darin die spitzen, weißen Zähne. Archäopteryx, kam es unbewusst von den Lippen des Gelehrten. Und noch in die letzten Sekunden seines Halbschlafes hineintönte ein scharfes Klirren, wie von plötzlich zerbrechendem Glase. Professor Diluvius fuhr empor. Eben huschte ein Schatten an seinem noch halb geschlossenen Auge vorbei. War sein Traum beglückende Wirklichkeit geworden? Er stürzte nach dem Brutapparat. Da lag die zerbrochene Eierschale, die das ausgeschlüpfte Geschöpfchen abgestreift. Wo aber war es? Und wie hatte es die Glasscheiben des Apparats zerbrechen können? In fieberhafter Eile durchsuchte er alle Ecken und alle Schlupfwinkel seines Studierzimmers. Umsonst. Er kroch in den Kamin, auch da nichts. Er stellte einen Stuhl auf den Tisch und untersuchte die Aufsätze seiner Spinden und die Falten der Stoffgardinen. Alles vergebens. Da, unter der Chaiselongue, ein Geräusch. Schnell faßte er zu und seine zitternden Hände fassen. Grauchen, die Hauskatze, die sich unbemerkt eingeschlichen hat. Sie leckte sich noch die blutige Schnauze. Einen Augenblick steht Professor Diluvius starr wie eine Bildsäule. Die weißen Locken ringeln sich wie Medusenhaare um seine marmorblassen Züge. Dann aber kehrt ihm Leben und Besinnung zurück. Seine grauen Augen sprühen Blitze. In namenloser Wut packt er jetzt die Übeltäterin im Genick. Wie ein Rasender stürmt er umher. »Pauline«, ruft er, heiser vor Aufregung. »Pauline!« Pauline stürzt entsetzt ins Zimmer. »Die Bestie hat sich hier eingeschlichen«, hat die Glasscheibe des Brutofens eingedrückt und meine eben ausgebrütete Archäopteryx gefressen. In einzelnen Absätzen hat er die Worte hervorgestoßen, und halb wahnsinnig vor Enttäuschung und Erbitterung setzte er hinzu. Ich werde das heimtückische Vieh töten und sezieren, um wenigstens die zermalmten Überreste meines kostbaren Urvogels zu retten. Und er schüttelt Grauchen, die sich vergebens aus den eisernen Klammern seiner Hände zu befreien sucht. »O, du Bestie, du vermaledeite, hinterlistige Bestie, das sollst du mir büßen, das sollst du mir büßen!« Pauline stand mit gefalteten Händen vor dem Wütenden. »Herr Professor, lieber, guter Herr Professor!« »Auch Sie haben Schuld, Pauline, warum haben Sie nicht besser Acht gegeben auf das schändliche Vieh? Meine Archäopteryx, meine Sehnsucht, mein Traum und meine Hoffnung, die Frucht all meiner wochenlangen Mühen und Sorgen, das Geschenk ungezählter Jahrtausende, mir beschert durch die Gunst des Geschicks, gefressen von einer mordlüstigen Katze.« Er trat an den Apparat. »Da liegen die Scherben meines Glückes. Tausende hätten mich beneidet um diesen Schatz. Und nun, Herr Professor, zu denken, dass es glücklich ausgebrütet wurde, dass es lebte, und ich habe es nicht einmal lebend gesehen, nicht lebend gesehen. Oh, meine Archäopteryx!« »Herr Professor, lieber, guter Herr Professor«, begann Pauline wieder, und aus den Augen der treuen Dienerin rollten die Tränen. »Hören Sie mich an, es war gar nicht das Ei von dem unaussprechlichen Vieh, das Sie ausgebrütet haben.« Professor Diluvius ließ die Katze los und starrte seine Köchin mit weit aufgerissenen Augen an. »Herr Professor«, fuhr Pauline fort, »schon vor 3 Wochen, als Sie einmal so sehr fest eingeschlafen waren, ist das entzweigegangen. Der Herr Sanitätsrat war gerade hier, um Sie zu besuchen. Er sagte, die Hitze in dem Blechkasten wäre zu groß geworden. Weil er aber fürchtete, dass der Ärger über den Verlust Ihnen schaden könnte, hat er ein anderes Ei mit Tinte betüpfelt und in den Brutkasten gelegt. Der Vogel, der heute ausgekommen ist, war eine Ente.« Ende von »Das Ei des Urvogels«, gelesen von Ramona Deininger-Schnabel, www.crowwings.com. Der violette Tod von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Der violette Tod von Gustav Meyrink. Der Tibetaner schwieg. Die magere Gestalt stand noch eine Zeit lang aufrecht und unbeweglich, dann verschwand sie im Dschungel. Sir Roger Thornton starrte ins Feuer. Wenn er kein Sannyasin, kein Büßer gewesen wäre, der Tibetaner, der überdies nach Benares wallfahrte, so hätte er ihm natürlich kein Wort geglaubt. Aber ein Sannyasin lügt weder, noch kann er belogen werden. Und dann dieses tückische, grausame Zucken im Gesicht des Asiaten. Oder hatte ihn der Feuerschein getäuscht, der sich so seltsam in den Mongolenaugen gespiegelt? Die Tibetaner hassen den Europäer und hüten eifersüchtig ihre magischen Geheimnisse, mit denen sie die hochmütigen Fremden einst zu vernichten hoffen, wenn der große Tag heranbricht. Einerlei, er, Sir Hannibal Roger Thornton, muss mit eigenen Augen sehen, ob okkulte Kräfte tatsächlich in den Händen dieses merkwürdigen Volkes ruhen. Aber er braucht Gefährten, mutige Männer, deren Wille nicht bricht, auch wenn die Schrecken einer anderen Welt hinter ihnen stehen. Der Engländer musterte seine Gefährten. Dort der Afghane wäre der einzige, der in Betracht käme von den Asiaten, furchtlos wie ein Raubtier, doch abergläubisch. Es bleibt also nur sein europäischer Diener. Sir Roger berührt ihn mit seinem Stock. Pompeius Jaburek ist seit seinem 10. Jahre völlig taub, aber er versteht es, jedes Wort, und sei es noch so fremdartig, von den Lippen seines Herrn zu lesen. Sir Roger Thornton erzählt ihm mit deutlichen Gesten, was er von dem Tibetaner erfahren. Etwa 20 Tagesreisen von hier in einem genau bezeichneten Seitentale des Himawat befinde sich ein ganz seltsames Stück Erde. Auf drei Seiten senkrechte Felswände, der einzige Zugang abgesperrt durch giftige Gase, die ununterbrochen aus der Erde dringen und jedes Lebewesen, das passieren will, augenblicklich töten. In der Schlucht selbst, die etwa 50 englische Quadratmeilen umfasst, solle ein kleiner Volksstamm leben, mitten unter üppigster Vegetation, der tibetanischen Rasse angehöre, rote spitze Mützen trage und ein bösartiges satanisches Wesen in Gestalt eines Pfaues anbete. Dieses teuflische Wesen habe die Bewohner im Laufe der Jahrhunderte die schwarze Magie gelehrt und ihnen Geheimnisse geoffenbart, die einst den ganzen Erdball umgestalten sollen. So habe es ihnen auch eine Art Melodie beigebracht, die den stärksten Mann augenblicklich vernichten könne. Pompeius lächelte spöttisch. Sir Roger erklärte ihm, dass er gedenke, mit Hilfe von Taucherhelmen und Tauchertornistern die komprimierte Luft enthalten sollen, die giftigen Stellen zu passieren, um ins Innere der geheimnisvollen Schlucht zu dringen. Pompeius Jaburek nickte zustimmend und rieb sich vergnügt die schmutzigen Hände. Der Tibetaner hatte nicht gelogen. Dort unten lag im herrlichsten Grün die seltsame Schlucht, ein gelbbrauner, wüstenähnlicher Gürtel aus lockerem, verwittertem Erdreich von der Breite einer halben Wegstunde, schloss das ganze Gebiet gegen die Außenwelt ab. Das Gas, das aus dem Boden drang, war reines Kohlensäure. Sir Roger Thornton, der von einem Hügel aus die Breite dieses Gürtels abgeschätzt hatte, entschloss sich, bereits am kommenden Morgen die Expedition anzutreten. Die Taucherhelme, die er sich aus Bombay hatte schicken lassen, funktionierten tadellos. Pompeius trug beide Repetiergewehre und diverse Instrumente, die sein Herr für unentbehrlich hielt. Der Afghane hatte sich hartnäckig geweigert, mitzugehen und erklärt, dass er stets bereit sei, in eine Tigerhöhle zu klettern, sich es aber sehr überlegen werde, etwas zu wagen, was seiner unsterblichen Seele Schaden bringen könne. So waren die beiden Europäer die einzigen Wagemutigen geblieben. Die kupfernen Taucherhelme funkelten in der Sonne und warfen wunderliche Schatten auf den schwammartigen Erdboden, aus dem die giftigen Gase in zahllosen winzigen Bläschen aufstiegen. Sir Roger hatte einen sehr schnellen Schritt eingeschlagen, damit die komprimierte Luft ausreiche, um die gasige Zone zu passieren. Er sah alles vor sich in schwankenden Formen, wie durch eine dünne Wasserschicht. Das Sonnenlicht schien ihm gespenstisch grün und färbte die fernen Gletscher, das Dach der Welt mit seinen gigantischen Profilen, wie eine wundersame Totenlandschaft. Er befand sich mit Pompeius bereits auf frischem Rasen und zündete ein Streichholz an, um sich vom Vorhandensein atmosphärischer Luft in allen Schichten zu überzeugen, Dann nahmen beide die Taucherhelme und Tornister ab. Hinter ihnen lag die Gasmauer wie eine bebende Wassermasse. In der Luft ein betäubender Duft wie von Amberiablüten. Schillernd handgroße Falter, seltsam gezeichnet, saßen mit offenen Flügeln wie aufgeschlagene Zauberbücher auf stillen Blumen. Die beiden schritten in beträchtlichem Zwischenraume voneinander der Waldinsel zu, die ihnen den freien Ausblick hinderte. Sir Roger gab seinem tauben Diener ein Zeichen. Er schien ein Geräusch vernommen zu haben. Pompeius zog den Hahn seines Gewehres auf. Sie umschritten die Waldspitze und vor ihnen lag eine Wiese. Kaum eine viertelenglische Meile vor ihnen hatten etwa 100 Mann, offenbar Tibetaner, mit roten Spitzenmützen einen Halbkreis gebildet. Man erwartete die Eindringlinge bereits. Furchtlos ging Sir Thornton, einige Schritte seitlich vor ihm Pompeius, auf die Menge zu. Die Tibetaner waren in die gebräuchlichen Schaffelle gekleidet, sahen aber trotzdem kaum wie menschliche Wesen aus. So abschreckend hässlich und unförmig waren ihre Gesichter, in denen ein Ausdruck furchterregender und übermenschlicher Bosheit lag. Sie ließen die beiden nahe herankommen. Dann hoben sie blitzschnell wie ein Mann auf das Kommando ihres Führers die Hände empor und drückten sie gewaltsam gegen ihre Ohren. Gleichzeitig schrien sie etwas aus vollem Lungen. Pompeius Jabourek sah fragend nach seinem Herrn und brachte die Flinte in Anschlag, denn die seltsame Bewegung der Menge schien ihm das Zeichen zu irgendeinem Angriff zu sein. Was er nun wahrnahm, trieb ihm alles Blut zum Herzen. Um seinen Herrn hatte sich eine zitternde, wirbelnde Gasschicht gebildet, ähnlich der, die beide vor kurzem durchschritten hatten. Die Gestalt Sir Rogers verlor die Konturen, als ob sie von dem Wirbel abgeschliffen würden. Der Kopf wurde spitz, die ganze Masse sank wie zerschmelzend in sich zusammen, und an der Stelle, wo sich noch vor einem Augenblick der sehnige Engländer befunden hatte, stand jetzt ein hellvioletter Kegel von der Größe und Gestalt eines Zuckerhutes. Der taube Pompeius wurde von wilder Wut geschüttelt. Die Tibetaner schrien noch immer, und er sah ihnen gespannt auf die Lippen, um zu lesen, was sie denn eigentlich sagen wollten. Es war immer ein und dasselbe Wort. Plötzlich sprang der Führer vor, und alle schwiegen und senkten die Arme von den Ohren. Gleich panternd stürzten sie auf Pompeius zu. Dieser feuerte wie rasend aus seinem Repetiergewehr in die Menge hinein, die einen Augenblick stutzte. Instinktiv rief er ihnen das Wort zu, das er vorher von ihren Lippen gelesen hatte. »Emelen, Emelen«, brüllte er, dass die Schlucht erdröhnte wie unter Naturgewalten. Ein Schwindel ergriff ihn, er sah alles wie durch starke Brillen, und der Boden drehte sich unter ihm. Es war nur ein Moment gewesen, jetzt sah er wieder klar. Die Tibetaner waren verschwunden, wie vorhin sein Heer, nur zahllose violette Zuckerhüte standen vor ihm. Der Anführer lebte noch, die Beine waren bereits in bläulichen Brei verwandelt, und auch der Oberkörper fing schon an zu schrumpfen. Es war, als ob der ganze Mensch von einem völlig durchsichtigen Wesen verdaut würde. Er trug keine rote Mütze, sondern ein Mitra-ähnliches Gebäude, in dem sich gelbe, lebende Augen bewegten. Jabourek schmetterte ihm den Flintenkolben an den Schädel, hatte aber nicht verhindern können, dass ihn der Sterbende mit einer im letzten Moment geschleuderten Sichel am Fuße verletzte. Dann sah er sich um. Kein lebendes Wesen, weit und breit. Der Duft der Amberia-Blüten hatte sich verstärkt und war fast stechend geworden. Er schien von den violetten Kegeln auszugehen, die Pompeius jetzt besichtigte. Sie waren einander gleich und bestanden alle aus demselben hellvioletten, galertartigen Schleim. Die Überreste Sir Roger Thorntons, aus diesen violetten Pyramiden herauszufinden, war unmöglich. Pompeius trat zähneknirschend dem toten Tibetanerführer ins Gesicht und lief dann den Weg zurück, den er gekommen war. Schon von Weitem sah er im Gras die kupfernen Helme in der Sonne blitzen. Er pumpte seinen Tauchertornister voll Luft und betrat die Gaszone. Der Weg wollte kein Ende nehmen. Dem Armen liefen die Tränen über das Gesicht. Ach Gott, sein Herr war tot, gestorben, hier im fernen Indien. Die Eisriesen des Himalaya gähnten gen Himmel. Was kümmerte sie das Leid eines winzigen pochenden Menschenherzens? Pompeius Jabourek hatte alles, was geschehen war, getreulich zu Papier gebracht, Wort für Wort, so wie er es erlebt und gesehen hatte, denn verstehen konnte er es noch immer nicht, und es an den Sekretär seines Herrn nach Bombay, Ateritula Straße 17, adressiert. Der Afghane hatte die Besorgung übernommen, dann war Pompeius gestorben, denn die Sichel des Tibetaners war vergiftet gewesen. Allah ist das Eins und Mohammed ist sein Prophet, betete der Afghane und berührte mit der Stirne den Boden. Die Hindu-Jäger hatten die Leiche mit Blumen bestreut und unter frommen Gesängen auf einen Holzstoß verbrannt. Ali Murad Bey, der Sekretär, war bleich geworden, als er die Schreckensbotschaft vernahm und hatte das Schriftstück zurück in die Redaktion der Indian Gazette geschickt. Die neue Sinnflut brach herein. Die Indian Gazette, die Veröffentlichung des Falles Sir Roger Thornton brachte, erschien am nächsten Tag um volle 3 Stunden später als sonst. Ein seltsamer und schreckenerregender Zwischenfall trug die Schuld an der Verzögerung. Mr. Birendranath Naoroche, der Redaktor des Blattes und 2 Unterbeamte, die mit ihm die Zeitung vor der Herausgabe noch mitternachts durchzuprüfen pflegten, waren aus dem geschlossenen Arbeitszimmer spurlos verschwunden. 3 bläuliche, galertartige Zylinder standen stattdessen auf dem Boden und mitten zwischen ihnen lag das frisch gedruckte Zeitungsblatt. Die Polizei hatte kaum mit bekannter Wichtigtuerei die ersten Protokolle angefertigt, als zahllose ähnliche Fälle gemeldet wurden. Zu Dutzenden verschwanden die zeitungslesenden und gestikulierenden Menschen vor den Augen der entsetzten Menge, die aufgeregt die Straßen durchzog. Zahllose violette kleine Pyramiden standen umher auf den Treppen, auf den Märkten und Gassen, wohin das Auge blickte. Ehe der Abend kam, war Bombay halb entvölkert. Eine amtliche sanitäre Maßregel hatte die sofortige Sperrung des Hafens wie überhaupt jeglichen Verkehrs nach außen verfügt, um eine Verbreitung der neuartigen Epidemie, denn wohl nur um eine solche konnte es sich hier handeln, möglichst einzudämmen. Telegraph und Kabel spielten Tag und Nacht und schickten den schrecklichen Bericht sowie den ganzen Fall Sir Thornton Silbe für Silbe über den Ozean in die weite Welt. Schon am nächsten Tag wurde die Quarantäne, als bereits verspätet, wieder aufgehoben. Aus allen Ländern verkündeten Schreckensbotschaften, dass der violette Tod überall fast gleichzeitig ausgebrochen sei und die Erde zu entvölkern drohe. Alles hatte den Kopf verloren und die zivilisierte Welt glich einem riesigen Ameisenhaufen, in den ein Bauernjunge seine Tabakspfeife gesteckt hatte. In Deutschland brach die Epidemie zuerst in Hamburg aus. Österreich, in dem ja nur Lokalnachrichten gelesen werden, blieb wochenlang verschont. Der erste Fall in Hamburg war ganz besonders erschütternd. Pastor Stühlken, ein Mann, den das ehrwürdige Alter fast taub gemacht hatte, saß früh am Morgen am Kaffeetisch im Kreise seiner Lieben. Theobald, sein Ältester mit der langen Studentenpfeife, Jette, die treue Gattin, Minchen, Tienchen, kurz alle, alle. Der greise Vater hatte eben die eingelangte englische Zeitung aufgeschlagen und las den Seinen den Bericht über den Fall Sir Roger Thornton vor. Er war kaum über das Wort Emmeline hinausgekommen und wollte sich eben mit einem Schluck Kaffee stärken, als er mit Entsetzen wahrnahm, dass nur noch violette Schleimkegel um ihn herum saßen. In der einen stak noch die lange Studentenpfeife. Alle 14 Seelen hatte der Herr zu sich genommen. Der fromme Greis fiel bewusstlos um. Eine Woche später war bereits mehr als die Hälfte der Menschheit tot. Einem deutschen Gelehrten war es vorbehalten, wenigstens etwas Licht in diese Vorkommnisse zu bringen. Der Umstand, dass Taube und Taubstumme von der Epidemie verschont blieben, hatte ihn auf die ganz richtige Idee gebracht, dass es sich hier um ein rein akustisches Phänomen handle. Er hatte in seiner einsamen Studierstube einen langen wissenschaftlichen Vortrag zu Papier gebracht und dessen öffentliche Verlesung mit einigen Schlagworten angekündigt. Seine Auseinandersetzung bestand ungefähr darin, dass er sich auf einige fast unbekannte indische Religionsschriften berief, die das Hervorbringen von astralen und fluidischen Wirbelstürmen durch das Aussprechen gewisser geheimer Worte und Formeln behandelten. Und diese Schilderungen durch die modernsten Erfahrungen auf dem Gebiete der Vibrations- und Strahlungstherapie stützte. Er hielt seinen Vortrag in Berlin und musste, während er die langen Sätze von seinem Manuskripte ablas, sich eines Sprachrohres bedienen, so enorm war der Zulauf des Publikums. Die denkwürdige Rede schloss mit den lapidaren Worten: Geht zum Ohrenarzt, er soll euch taub machen und hütet euch vor dem Aussprechen des Wortes Emelen. Eine Sekunde später waren wohl der Gelehrte und seine Zuhörer nur mehr leblose Schleimkegel, aber das Manuskript blieb zurück, wurde im Laufe der Zeit bekannt und befolgt und bewahrte so die Menschheit vor dem gänzlichen Aussterben. Einige Dezennien später, man schrieb 1950, bewohnte eine neue taubstumme Generation den Erdball. Gebräuche und Sitten anders, Rang und Besitz verschoben, ein Ohrenarzt regiert die Welt. Notenschrift zu den alchemistischen Rezepten des Mittelalters geworfen, Mozart, Beethoven, Wagner der Lächerlichkeit verfallen, wie Weiland, Albertus, Magnus und Bombastus Paracelsus. In den Folterkammern der Museen fletscht hie und da ein verstaubtes Klavier die alten Zähne. Nachschrift des Autors: Der verehrte Leser wird gewarnt, das Wort Emelen laut auszusprechen. Ende von Der violette Tod. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com Über eine neue Art von Strahlen. Vorläufige Mitteilung. Von Wilhelm Konrad Röntgen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Über eine neue Art von Strahlen. Von Wilhelm Konrad Röntgen. Vorläufige Mitteilung. Erstens. Lässt man durch eine Hittorffsche Vakuumröhre oder einen genügend evakuierten Lenatschen, Krockeschen oder ähnlichen Apparat die Entladung eines größeren Rumkopfs gehen und bedeckt die Röhre mit einem ziemlich eng anliegenden Mantel aus dünnem schwarzen Karton, so sieht man in dem vollständig verdunkelten Zimmer einen in die Nähe des Apparats gebrachten Barium-Platin-Cyanür angestrichenen Papierschirm bei jeder Entladung hell aufleuchten, fluoreszieren, gleichgültig, ob die angestrichene oder die andere Seite des Schirmes dem Entladungsapparat zugewendet ist. Die Fluoreszenz ist noch in 2 Meter Entfernung vom Apparat bemerkbar. Man überzeugt sich leicht, dass die Ursache der Fluoreszenz vom Entladungsapparat und von keiner anderen Stelle der Leitung ausgeht. Zweitens, das an dieser Erscheinung zunächst auffallende ist, dass durch die schwarze Kartonhülse, welche keine sichtbaren oder ultravioletten Strahlen des Sonnen- oder des elektrischen Bogenlichtes durchlässt, ein Agens hindurchgeht, das imstande ist, lebhafte Fluoreszenz zu erzeugen, und man wird deshalb wohl zuerst untersuchen, ob auch andere Körper diese Eigenschaft besitzen. Man findet bald, dass alle Körper für dasselbe durchlässig sind, aber in sehr verschiedenem Grade. Einige Beispiele führe ich an. Papier ist sehr durchlässig. Hinter einem eingebundenen Buch von ca. 1000 Seiten sah ich den Fluoreszenzschirm noch deutlich leuchten. Anmerkung: Mit Durchlässigkeit eines Körpers bezeichne ich das Verhältnis der Helligkeit eines dicht hinter dem Körper gehaltenen Fluoreszenzschirmes zu derjenigen Helligkeit des Schirmes, welcher dieser unter denselben Verhältnissen aber ohne Zwischenschaltung eines Körpers zeigt. Ende Anmerkung. Die Druckerschwärze bietet kein merkliches Hindernis. Ebenso zeigt sich Fluoreszenz hinter einem doppelten Whist-Spiel. Eine einzelne Karte zwischen Apparat und Schirm gehalten, macht sich dem Auge fast gar nicht bemerkbar. Auch ein einfaches Blatt Staniol ist kaum wahrzunehmen. Erst nachdem mehrere Lagen übereinander gelegt sind, sieht man ihren Schatten deutlich auf dem Schirm. Dicke Holzblöcke sind noch durchlässig. 2 bis 3 Zentimeter dicke Bretter aus Tannenholz absorbieren nur sehr wenig. Eine ca. 15 mm dicke Aluminiumschicht schwächte die Wirkung recht beträchtlich, war aber nicht imstande, die Fluoreszenz ganz zum Verschwinden zu bringen. Mehrere Zentimeter dicke Hartgummischeiben lassen noch Strahlen hindurch. Anmerkung: Der Kürze halber möchte ich den Ausdruck Strahlen, und zwar zur Unterscheidung von anderen, den Namen X-Strahlen gebrauchen. Ende Anmerkung. Glasplatten gleicher Dicke verhalten sich verschieden, je nachdem sie bleihaltig sind, Flintglas oder nicht. Erstere sind viel weniger durchlässig als letztere. Hält man die Hand zwischen den Entladungsapparat und den Schirm, so sieht man die dunkleren Schatten der Handknochen in dem nur wenig dunklen Schattenbild der Hand. Wasser Schwefelkohlenstoff und verschiedene andere Flüssigkeiten erweisen sich in Glimmergefäßen untersucht als sehr durchlässig. Dass Wasserstoff wesentlich durchlässiger wäre als Luft, habe ich nicht finden können. Hinter Platten aus Kupfer, respektive Silber, Blei, Gold, Platin, ist die Fluoreszenz noch deutlich zu erkennen, doch nur dann, wenn die Plattendicke nicht zu bedeutend ist. Platin von 0,2 mm Dicke ist noch durchlässig. Die Silber- und Kupferplatten können schon stärker sein. Blei in 1,5 mm Dicke ist so gut wie undurchlässig und wurde deshalb häufig wegen dieser Eigenschaft verwendet. Ein Holzstab mit quadratischem Querschnitt 20 x 20 mm, dessen eine Seite mit Bleifarbe weiß angestrichen ist, verhält sich verschieden, je nachdem er zwischen Apparat und Schirm gehalten wird. Fast vollständig wirkungslos, wenn die X-Strahlen parallel der angestrichenen Seite durchgehen, entwirft der Stab einen dunklen Schatten, wenn die Strahlen die Anstrichfarbe durchsetzen müssen. In eine ähnliche Reihe wie die Metalle lassen sich ihre Salze, fest oder in Lösung, in Bezug auf ihre Durchlässigkeit ordnen. Drittens. Die angeführten Versuchsergebnisse und andere führen zu der Folgerung, dass die Durchlässigkeit der verschiedenen Substanzen, gleiche Schichtendicke vorausgesetzt, wesentlich bedingt ist durch ihre Dichte. Keine andere Eigenschaft macht sich wenigstens in so hohem Grade bemerkbar als diese. Dass aber die Dichte doch nicht ganz allein maßgebend ist, das beweisen folgende Versuche. Ich untersuchte auf ihre Durchlässigkeit nahezu gleich dicke Platten aus Glas, Aluminium, Kalkspat und Quarz. Die Dichte dieser Substanzen stellte sich als ungefähr gleich heraus und doch zeigte sich ganz evident, dass der Kalkspat beträchtlich weniger durchlässig ist als die übrigen Körper, die sich untereinander ziemlich gleich verhielten. Eine besonders starke Fluoreszenz des Kalkspats, vergleiche unten, Punkt 4, namentlich im Vergleich zum Glas, habe ich nicht bemerkt. Viertens. Mit zunehmender Dicke werden alle Körper weniger durchlässig. Um vielleicht eine Beziehung zwischen Durchlässigkeit und Schichtendicke finden zu können, habe ich fotografische Aufnahmen, vergleiche unten, Punkt 4, gemacht, bei denen die fotografische Platte zum Teil bedeckt war mit Staniolschichten von stufenweise zunehmender Blätterzahl. Eine fotometrische Messung soll vorgenommen werden, wenn ich im Besitz eines geeigneten Fotometers bin. Fünftens. Aus Platin, Blei, Zink und Aluminium wurden durch Auswalzen Bleche von einer solchen Dicke hergestellt, dass alle nahezu gleich durchlässig erschienen. Die folgende Tabelle enthält die gemessene Dicke in Millimetern, die relative Dicke bezogen auf die des Platinbleches und die Dichte. Platin, Dicke 0,018 mm, relative Dicke 1, Dichte 21,5. Blei, Dicke 0,05 mm, relative Dicke 3, Dichte 11,3. Zink, Dicke 0,10 mm, relative Dicke 6, Dichte 0,7,1. Aluminium, Dicke 3,5 mm, relative Dicke 200, Dichte 2,6. Aus diesen Werten ist zu entnehmen, dass keineswegs die gleiche Durchlässigkeit verschiedener Metalle vorhanden ist, wenn das Produkt aus Dicke und Dichte gleich ist. Die Durchlässigkeit nimmt in viel stärkerem Maße zu, als jenes Produkt abnimmt. Sechstens. Die Fluoreszenz des Barium-Platin-Cyanür ist nicht die einzige erkennbare Wirkung der X-Strahlen. Zunächst ist zu erwähnen, dass auch andere Körper fluoreszieren, so zum Beispiel die als Phosphore bekannten Calciumverbindungen. Dann Uranglas, gewöhnliches Glas, Kalkspat, Steinsalz etc. Von besonderer Bedeutung in mancher Hinsicht ist die Tatsache, dass fotografische Trockenplatten sich als empfindlich für die X-Strahlen erwiesen haben. Man ist imstande, manche Erscheinungen zu fixieren, wodurch Täuschungen leichter ausgeschlossen werden. Und ich habe, wo es irgend anging, jede wichtigere Beobachtung, die ich mit dem Auge am Fluoreszenzschirm machte, durch eine fotografische Aufnahme kontrolliert. Dabei kommt die Eigenschaft der Strahlen, fast ungehindert durch dünnere Holz-, Papier- und Staniolschichten durchgehen zu können, sehr zustatten. Man kann die Aufnahmen mit der in der Kassette oder in einer Papierumhüllung eingeschlossenen fotografischen Platte im beleuchteten Zimmer machen. Andererseits hat diese Eigenschaft auch zur Folge, dass man unentwickelte Platten nicht bloß durch die gebräuchliche Hülle aus Pappendeckel und Papier geschützt längere Zeit in der Nähe des Entladungsapparats liegen lassen darf. Fraglich erscheint es noch, die chemische Wirkung auf die Silbersalze der fotografischen Platte direkt von den X-Strahlen ausgeübt wird. Möglich ist es, dass diese Wirkung herrührt von dem Fluoreszenzlicht, das, wie oben angegeben, in der Glasplatte oder vielleicht in der Gelatineschicht erzeugt wird. Films können übrigens ebenso gut wie Glasplatten verwendet werden. Dass die X-Strahlen auch eine Wärmewirkung auszuüben imstande sind, habe ich noch nicht experimentell nachgewiesen, doch darf man wohl diese Eigenschaft als vorhanden annehmen, nachdem durch die Fluoreszenzerscheinungen die Fähigkeit der X-Strahlen verwandelt zu werden nachgewiesen ist und es sicher ist, dass nicht alle auffallenden X-Strahlen den Körper als solche wieder verlassen. Die Retina des Auges ist für unsere Strahlen unempfindlich. Das dicht an den Entladungsapparat herangebrachte Auge bemerkt nichts, wiewohl nach den gemachten Erfahrungen die im Auge enthaltenen Medien für die Strahlen durchlässig genug sein müssen. 7. Nachdem ich die Durchlässigkeit verschiedener Körper von relativ großer Dicke erkannt hatte, beeilte ich mich zu erfahren, wie sich die X-Strahlen beim Durchgang durch ein Prisma verhalten, ob sie darin abgelenkt werden oder nicht. Versuche mit Wasser und Schwefelkohlenstoff in Glimmerprismen von ca. 30 Grad brechenden Winkel haben gar keine Ablenkung erkennen lassen, weder am Fluoreszenzschirm noch an der fotografischen Platte. Zum Vergleich wurde unter denselben Verhältnissen die Ablenkung von Lichtstrahlen beobachtet. Die abgelenkten Bilder lagen auf der Platte um ca. 10 mm respektive ca. 20 mm von dem nicht abgelenkten entfernt. Mit einem Hartgummi oder einem Aluminiumprisma von ebenfalls ca. 30 Grad brechendem Winkel habe ich auf der fotografischen Platte Bilder bekommen, an denen man vielleicht eine Ablenkung erkennen kann. Doch ist die Sache sehr unsicher und die Ablenkung ist, wenn überhaupt vorhanden, jedenfalls so klein, dass der Brechungsexponent der X-Strahlen in den genannten Substanzen höchstens 1,05 sein könnte. Mit dem Fluoreszenzschirm habe ich auch in diesem Fall keine Ablenkung beobachten können. Versuche mit Prismen aus dichteren Metallen lieferten bis jetzt wegen der geringen Durchlässigkeit und der infolgedessen geringen Intensität der durchgelassenen Strahlen kein sicheres Resultat. In Anbetracht dieser Sachlage einerseits und andererseits die Wichtigkeit der Frage, ob die X-Strahlen beim Übergang von einem Medium zum anderen gebrochen werden können oder nicht, ist es sehr erfreulich, dass diese Frage noch in anderer Weise untersucht werden kann als mit Hilfe von Prismen. Fein pulverisierte Körper lassen in genügender Schichtendicke das auffallende Licht nur wenig und zerstreut hindurch, infolge von Brechung und Reflexion. Erweisen sich nun die Pulver für die X-Strahlen gleich durchlässig, wie die kohärente Substanz gleiche Massen voraussetzt, so ist damit nachgewiesen, dass sowohl eine Brechung als auch eine regelmäßige Reflexion nicht in merklichem Betrage vorhanden ist. Die Versuche wurden mit fein pulverisiertem Steinsalz, mit feinem, auf elektrolytischem Wege gewonnenem Silberpulver und dem zu chemischen Untersuchungen vielfach verwandten Zinkstaub angestellt. Es ergab sich in allen Fällen kein Unterschied in der Durchlässigkeit der Pulver und der kohärenten Substanzen, sowohl bei der Beobachtung am Fluoreszenzschirm als auch auf der fotografischen Platte. Dass man mit Linsen die X-Strahlen nicht konzentrieren kann, ist nach dem Mitgeteilten selbstverständlich. Eine große Hartgummilinse und eine Glaslinse erwiesen sich in der Tat als wirkungslos. Das Schattenbild eines runden Stabes ist in der Mitte dunkler als am Rande, dasjenige einer Röhre, die mit einer Substanz gefüllt ist, die durchlässiger ist als das Material der Röhre selbst, ist in der Mitte heller als am Rande. 8. Die Frage nach der Reflexion der X-Strahlen ist durch die Versuche des vorherigen Paragraphen als in dem Sinne erledigt zu betrachten, dass eine merkliche regelmäßige Zurückwerfung der Strahlen an keiner der untersuchten Substanzen stattfindet. Andere Versuche, die ich hier übergehen will, führen zu demselben Resultat. Indessen ist eine Beobachtung zu erwähnen, die auf den ersten Blick das Gegenteil zu ergeben scheint. Ich exponierte eine durch schwarzes Papier gegen Lichtstrahlen geschützte fotografische Platte mit der Glasseite dem Entladungsapparate zugewendet, den X-Strahlen. Die empfindliche Schicht war bis auf einen freibleibenden Teil mit blanken Platten aus Platin, Blei, Zink und Aluminium in sternförmiger Anordnung bedeckt. Auf dem entwickelten Negativ ist deutlich zu erkennen, dass die Schwärzung unter dem Platin, dem Blei und besonders unter dem Zink stärker ist als an den anderen Stellen. Das Aluminium hat gar keine Wirkung ausgeübt. Es scheint somit, dass die drei genannten Metalle die Strahlen reflektieren, indes wären noch andere Ursachen für die stärkere Schwärzung denkbar. Und um sicherzugehen, legte ich bei einem zweiten Versuch zwischen die empfindliche Schicht und die Metallplatten ein Stück dünnes Blattaluminium, welches für ultraviolette Strahlen undurchlässig, dagegen für die X-Strahlen sehr durchlässig ist. Da auch jetzt wieder im Wesentlichen dasselbe Resultat erhalten wurde, so ist eine Reflexion von X-Strahlen an den genannten Metallen nachgewiesen. Hält man diese Tatsache zusammen mit der Beobachtung, dass Pulver ebenso durchlässig sind wie kohärente Körper, dass weiter Körper mit rauer Oberfläche sich beim Durchgang der X-Strahlen, wie auch bei dem zuletzt beschriebenen Versuch, ganz gleich wie polierte Körper verhalten, so kommt man zu der Anschauung, dass zwar eine regelmäßige Reflexion, wie gesagt, nicht stattfindet, dass aber die Körper sich den X-Strahlen gegenüber ähnlich verhalten wie die trüben Medien dem Licht gegenüber. Da ich keine Brechung beim Übergang von einem Medium zum anderen nachweisen konnte, so hat es den Anschein, als ob die X-Strahlen sich mit gleicher Geschwindigkeit in allen Körpern bewegen, und zwar in einem Medium, das überall vorhanden ist und in welchem die Körperteilchen eingebettet sind. Die letzteren bilden für die Ausbreitung der X-Strahlen ein Hindernis, und zwar im Allgemeinen ein desto größeres, je dichter der betreffende Körper ist. Demnach wäre es möglich, dass auch die Anordnung der Teilchen im Körper auf die Durchlässigkeit desselben einen Einfluss ausübte, dass zum Beispiel ein Stück Kalkspat bei gleicher Dicke verschieden durchlässig wäre, wenn dasselbe in der Richtung der Achse oder senkrecht dazu durchstrahlt wird. Versuche mit Kalkspat und Quarz haben aber ein negatives Resultat ergeben. 10. Bekanntlich ist Lehnert bei seinen schönen Versuchen über die von einem dünnen Aluminiumblättchen hindurchgelassenen Hittorfschen Kathodenstrahlen zu dem Resultat gekommen, dass diese Strahlen Vorgänge im Äther sind und dass sie in allen Körpern diffus verlaufen. Von unseren Strahlen haben wir Ähnliches aussagen können. In seiner letzten Arbeit hat Lehnert das Absorptionsvermögen verschiedener Körper für die Kathodenstrahlen bestimmt und dasselbe unter anderem für Luft von Atmosphärendruck zu 4,10, 3,40, 3,10 auf 1 cm bezogen gefunden, je nach der Verdünnung des in der Entladungsapparat enthaltenen Gases. Nach der aus der Funkenstrecke geschätzten Entladungsspannung zu urteilen, habe ich es bei meinen Versuchen meistens mit ungefähr gleich großen und nur selten mit geringeren und größeren Verdünnungen zu tun gehabt. Es gelang mir mit dem L-Weberschen Photometer, ein besseres besitze ich nicht, in atmosphärischer Luft die Intensität des Fluoreszenzlichtes meines Schirmes in zwei Abständen, ca. 100 respektive 200 mm, vom Entladungsapparat miteinander zu vergleichen. Und ich fand aus drei recht gut miteinander übereinstimmenden Versuchen, dass dieselben sich umgekehrt wie die Quadrate der respektiven Entfernung des Schirmes vom Entladungsapparat verhalten. Demnach hält die Luft von den hindurchgehenden X-Strahlen einen viel kleineren Bruchteil zurück als von den Kathodenstrahlen. Dieses Resultat ist auch ganz in Übereinstimmung mit der oben erwähnten Beobachtung, dass das Fluoreszenzlicht noch in 2 Meter Distanz vom Entladungsapparat wahrzunehmen ist. Ähnlich wie Luft verhalten sich im Allgemeinen die anderen Körper. Sie sind für die X-Strahlen durchlässiger als für die Kathodenstrahlen. 11. Eine weitere sehr bemerkenswerte Verschiedenheit in dem Verhalten der Kathodenstrahlen und der X-Strahlen liegt in der Tatsache, dass es mir trotz vieler Bemühungen nicht gelungen ist, auch in sehr kräftigen magnetischen Feldern eine Ablenkung der X-Strahlen durch den Magnet zu erhalten. Die Ablenkbarkeit durch den Magneten gilt aber bis jetzt als ein charakteristisches Merkmal der Kathodenstrahlen. Wohl ward von Hertz und Lehnert beobachtet, dass es verschiedene Arten von Kathodenstrahlen gibt, die sich durch ihre Phosphoreszenzerzeugung, Absorbierbarkeit und Ablenkbarkeit durch den Magnet voneinander unterscheiden, aber eine beträchtliche Ablenkung wurde doch in allen von ihnen untersuchten Fällen wahrgenommen. Und ich glaube nicht, dass man dieses Charakteristikum ohne zwingenden Grund aufgeben wird. 12. Nach besonders zu diesem Zweck angestellten Versuchen ist es sicher, dass die Stelle der Wand des Entladungsapparates, die am stärksten fluoresziert, als Hauptausgangspunkt der nach allen Richtungen sich ausbreitenden X-Strahlen zu betrachten ist. Die X-Strahlen gehen somit von der Stelle aus, wo nach den Angaben verschiedener Forscher die Kathodenstrahlen die Glaswand treffen. Lenkt man die Kathodenstrahlen innerhalb des Entladungsapparates durch einen Magnet ab, so sieht man, dass auch die X-Strahlen von einer anderen Stelle, das heißt wieder von dem Endpunkt der Kathodenstrahlen, ausgehen. Auch aus diesem Grund können die X-Strahlen, die nicht ablenkbar sind, nicht einfach unverändert von der Glaswand hindurchgelassen respektive reflektierte Kathodenstrahlen sein. Die größere Dichte des Glases außerhalb des Entladungsgefäßes kann ja nach Lennart für die große Verschiedenheit der Ablenkbarkeit nicht verantwortlich gemacht werden. Ich komme deshalb zu dem Resultat, dass die X-Strahlen nicht identisch sind mit den Kathodenstrahlen, dass sie aber von den Kathodenstrahlen in der Glaswand des Entladungsapparates erzeugt werden. 13. Diese Erzeugung findet nicht nur im Glas statt, sondern, wie ich an einem mit 2 mm starkem Aluminiumblech abgeschlossenen Apparat beobachten konnte, auch in diesem Metall. Andere Substanzen sollen später untersucht werden. 14. Die Berechtigung, die für das von der Wand des Entladungsapparates ausgehende Agens, den Namen Strahlen zu verwenden, leite ich zum Teile von der ganz regelmäßigen Schattenbildung her, die sich zeigt, wenn man zwischen den Apparat und den fluoreszierenden Schirm oder die fotografische Platte mehr oder weniger durchlässige Körper bringt. Viele derartige Schattenbilder, deren Erzeugung mitunter einen ganz besonderen Reiz bietet, habe ich beobachtet und teilweise auch fotografisch aufgenommen. So besitze ich zum Beispiel Fotografien von den Schatten der Profile einer Türe, welche die Zimmer trennt, in welchen einerseits der Entladungsapparat und andererseits die fotografische Platte aufgestellt waren. Von den Schatten der Handknochen, von dem Schatten eines auf einer Holzspule versteckt aufgewickelten Drahtes, eines in einem Kästchen eingeschlossenen Gewichtssatzes, eine Bussole, bei welcher die Magnetnadel ganz vom Metall eingeschlossen ist, eines Metallstücks, dessen Inhomogenität durch die X-Strahlen bemerkbar wird, etc. Für die geradlinige Ausbreitung der X-Strahlen beweisend ist weiter eine Lochfotografie, die ich von dem mit schwarzem Papier eingehüllten Entladungsapparat habe machen können. Das Bild ist schwach, aber unverkennbar richtig. 15. Referenzerscheinungen der X-Strahlen habe ich viel gesucht, aber leider vielleicht nur infolge der geringen Intensität derselben, ohne Erfolg. 16. Versuche, um zu konstatieren, ob elektrostatische Kräfte in irgendeiner Weise die X-Strahlen beeinflussen können, sind zwar angefangen, aber noch nicht abgeschlossen. 17. Legt man sich die Frage vor, was denn die X-Strahlen, die keine Kathodenstrahlen sein können, eigentlich sind, so wird man vielleicht im ersten Augenblick verleitet durch ihre lebhaften Fluoreszenz und chemischen Wirkungen. An ultraviolettes Licht denken indessen stößt man doch sofort auf schwerwiegende Bedenken. Wenn nämlich die X-Strahlen ultraviolettes Licht sein sollten, so müsste dieses Licht die Eigenschaft haben, dass es beim Übergang aus Luft in Wasser, Schwefelkohlenstoff, Aluminium, Steinsalz, Glas, Zink etc. keine merkliche Brechung erleiden kann. Dass es von den genannten Körpern nicht merklich regelmäßig reflektiert werden kann. Dass es somit durch die sonst gebräuchlichen Mittel nicht polarisiert werden kann. Dass die Absorption desselben von keiner anderen Eigenschaft der Körper so beeinflusst wird als von ihrer Dichte. Das heißt, man müsste annehmen, dass sich diese ultravioletten Strahlen ganz anders verhalten als die bisher bekannten ultraroten, sichtbaren und ultravioletten Strahlen. Dazu habe ich mich nicht entschließen können und nach einer anderen Erklärung gesucht. Eine Art von Verwandtschaft zwischen den neuen Strahlen und den Lichtstrahlen erscheint zu bestehen. Wenigstens deuten die Schattenbilder die Fluoreszenz und die chemische Wirkung, welche bei beiden Strahlenarten vorkommen, darauf hin. Nun weiß man schon seit langer Zeit, dass außer den transversalen Lichtschwingungen auch longitudinale Schwingungen im Äther vorkommen können und nach Ansicht verschiedener Physiker vorkommen müssen. Freilich ist ihre Existenz bis jetzt noch nicht evident nachgewiesen und sind deshalb ihre Eigenschaften noch nicht experimentell untersucht. Sollten nun die neuen Strahlen nicht longitudinalen Schwingungen im Äther zuzuschreiben sein? Ich muss bekennen, dass ich mich im Laufe der Untersuchung immer mehr mit diesem Gedanken vertraut gemacht habe und gestatte mir, dann auch diese Vermutung hier auszusprechen, wiewohl ich mir sehr wohl bewusst bin, dass die gegebene Erklärung einer weiteren Begründung noch bedarf. Würzburg, Physikalisches Institut der Universität, Dezember 1895. Ende von Über eine neue Art von Strahlen. Vorläufige Mitteilung. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com. Eine neue Art von Strahlen. Zweite Mitteilung. Von Dr. Wilhelm Konrad Röntgen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Eine neue Art von Strahlen. Zweite Mitteilung. Von Dr. Wilhelm Konrad Röntgen. Fortsetzung. Da meine Arbeit auf mehrere Wochen unterbrochen werden muss, gestatte ich mir im Folgenden einige neue Ergebnisse schon jetzt mitzuteilen. 18. Zur Zeit meiner ersten Publikation war mir bekannt, dass die X-Strahlen imstande sind, elektrische Körper zu entladen, und ich vermute, dass es auch die X-Strahlen und nicht die von dem Aluminiumfenster seines Apparates unveränderlich durchgelassenen Kathodenstrahlen gewesen sind, welche die von Lennart beschriebene Wirkung auf entfernte elektrische Körper ausgeübt haben. Mit der Veröffentlichung meiner Versuche habe ich aber gewartet, bis ich in der Lage war, einwurfsfreie Resultate mitzuteilen. Solche lassen sich wohl nur dann erhalten, wenn man die Beobachtung in einem Raume anstellt, der nicht nur vollständig gegen die von der Vakuumröhre, den Zuleitungsdrähten, dem Induktionsapparat etc. ausgehenden elektrostatischen Kräfte geschützt ist, sondern der auch gegen Luft abgeschlossen ist, welche aus der Nähe des Entladungsapparates kommt. Ich ließ mir zu diesem Zweck aus zusammengelöteten Zinkblechen einen Kasten anfertigen, der groß genug ist, um mich und die nötigen Apparate aufzunehmen und der bis auf ein durch eine Zinktüre verschließbare Öffnung überall luftdicht verschlossen ist. Die der Türe gegenüberliegende Wand ist zu einem großen Teil mit Blei belegt. An einer dem außerhalb des Kastens aufgestellten Entladungsapparat nahegelegenen Stelle wurde die Zinkwand mit der darüber gelegten Bleiplatte in einer Weite von 4 Zentimetern ausgeschnitten, und die Öffnung ist mit einem dünnen Aluminiumblech wieder luftdicht verschlossen. Durch dieses Fenster können die X-Strahlen in den Beobachtungskasten eindringen. Ich habe nun Folgendes wahrgenommen. A. In der Luft aufgestellte positiv oder negativ elektrisch geladene Körper werden, wenn sie mit X-Strahlen bestrahlt werden, entladen, und zwar desto rascher, je intensiver die Strahlen sind. Die Intensität der Strahlen wurde nach ihrer Wirkung auf einem Fluoreszenzschirm oder auf eine fotografische Platte beurteilt. Es ist im Allgemeinen gleichgültig, ob die elektrischen Körper Leiter oder Isolatoren sind. Bis jetzt habe ich auch keinen spezifischen Unterschied in dem Verhalten der verschiedenen Körper bezüglich der Geschwindigkeit der Entladung gefunden. Ebenso wenig in dem Verhalten von positiver und negativer Elektrizität. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass geringe Unterschiede bestehen. B. Ist ein elektrischer Leiter nicht von Luft, sondern von einem festen Isolator, zum Beispiel Paraffin, umgeben, so bewirkt die Bestrahlung dasselbe wie das Bestreichen der isolierenden Hülle mit einer zur Erde abgeleiteten Flamme. C. Ist diese isolierende Hülle von einem eng anliegenden, zur Erde abgeleiteten Leiter umschlossen, welcher, wie der Isolator, über X-Strahlen durchlässig sein soll, so übt die Bestrahlung auf den inneren elektrisierten Leiter keine mit meinen Hilfsmitteln nachweisbare Wirkung aus. D. Die unter A, B, C mitgeteilten Beobachtungen deuten darauf hin, dass die von den X-Strahlen bestrahlte Luft die Eigenschaften erhalten hat, elektrische Körper, mit denen sie in Berührung kommt, zu entladen. E. Wenn sich die Sache wirklich so verhält und wenn außerdem die Luft diese Eigenschaft noch einige Zeit behält, nachdem sie den X-Strahlen ausgesetzt war, so muss es möglich sein, elektrische Körper, welche selbst nicht von den X-Strahlen betroffen werden, dadurch zu entladen, dass man ihnen bestrahlte Luft zuführt. In verschiedener Weise kann man sich davon überzeugen, dass diese Folgerung in der Tat zutrifft. Eine, wenn auch nicht die einfachste Versuchsanordnung, möchte ich mitteilen. Ich benutzte eine 3 cm weite, 45 cm lange Messingröhre. In einigen Zentimetern Entfernung von dem einen Ende ist ein Teil der Röhrenwand weggeschnitten und durch ein dünnes Aluminiumblech ersetzt. Am anderen Ende ist unter luftdichtem Abschluss eine an einer Metallstange befestigte Messingkugel isoliert in die Röhre eingeführt. Zwischen der Kugel und dem verschlossenen Ende der Röhre ist ein Seitenröhrchen angelötet, das mit einer Saugvorrichtung in Verbindung gesetzt werden kann. Wenn gesaugt wird, so wird die Messingkugel umspült von Luft, die auf ihrem Wege durch die Röhre an dem Aluminiumfenster vorübergegangen ist. Die Entfernung vom Fenster bis zur Kugel beträgt über 20 cm. Diese Röhre stellte ich im Zinkkasten so auf, dass die X-Strahlen durch das Aluminiumfenster der Röhre senkrecht zur Achse derselben eintreten konnten. Die isolierte Kugel lag dann außerhalb des Bereiches dieser Strahlen im Schatten. Die Röhre und der Zinkkasten waren leitend miteinander, die Kugel mit dem Hankelschen Elektroskop verbunden. Es zeigte sich nun, dass eine der Kugel mitgeteilten Ladung, positive oder negative, von den X-Strahlen nicht beeinflusst wurde, solange die Luft in der Röhre in Ruhe blieb. Dass die Ladung aber sofort beträchtlich abnahm, wenn durch kräftiges Saugen bestrahlte Luft der Kugel zugeführt wurde. Er hielt die Kugel durch Verbindung mit Akkumulatoren ein konstantes Potential und wurde fortwährend bestrahlte Luft durch die Röhre gesaugt, so entstand ein elektrischer Strom, wie wenn die Kugel mit der Röhrenwand durch einen schlechten Leiter verbunden gewesen wäre. F. Es fragt sich, in welcher Weise die Luft die ihr von den X-Strahlen mitgeteilte Eigenschaft wieder verlieren kann. Ob sie sie von selbst, das heißt ohne mit anderen Körpern in Berührung zu kommen, mit der Zeit verliert, ist noch unentschieden. Sicher dagegen ist es, dass eine kurzdauernde Berührung mit einem Körper von großer Oberfläche, der nicht elektrisch sein braucht, die Luft unwirksam machen kann. Schiebt man zum Beispiel einen genügend dicken Pfropf aus Watte in die Röhre so weit ein, dass die bestrahlte Luft die Watte durchstreichen muss, bevor sie zu der elektrischen Kugel gelangt, so bleibt die Ladung der Kugel auch beim Saugen unverändert. Sitzt der Pfropf an einer Stelle, die vor dem Aluminiumfenster liegt, so erhält man dasselbe Resultat wie ohne Watte. Ein Beweis, dass nicht etwa Staubteilchen die Ursache der beobachteten Entladung sind. Drahtgitter wirken ähnlich wie Watte, doch muss das Gitter sehr eng sein und viele Lagen müssen übereinander gelegt werden, wenn die durchgestrichene bestrahlte Luft unwirksam sein soll. Sind diese Gitter nicht wie bisher angenommen zur Erde abgeleitet, sondern mit einer Elektrizitätsquelle von konstantem Potential verbunden, so habe ich immer das beobachtet, was ich erwartet hatte. Doch sind diese Versuche noch nicht abgeschlossen. G. Befinden sich die elektrischen Körper statt in Luft in trockenem Wasserstoff, so werden sie ebenfalls durch die X-Strahlen entladen. Die Entladung in Wasserstoff schien mir etwas langsamer zu verlaufen, doch ist diese Angabe noch unsicher, wegen der Schwierigkeit, bei aufeinanderfolgenden Versuchen gleiche Intensität der X-Strahlen zu erhalten. 20. In § 13 meiner ersten Veröffentlichung ist mitgeteilt, dass die X-Strahlen nicht bloß in Glas, sondern auch in Aluminium entstehen können. Bei der Fortsetzung der Untersuchung nach dieser Richtung hin hat sich kein fester Körper ergeben, welcher nicht imstande wäre, unter dem Einfluss der Kathodenstrahlen X-Strahlen zu erzeugen. Es ist mir auch kein Grund bekannt geworden, weshalb sich flüssige oder gasförmige Körper nicht ebenso verhalten würden. Quantitative Unterschiede in dem Verhalten der verschiedenen Körper haben sich dagegen ergeben. Lässt man zum Beispiel die Kathodenstrahlen auf eine Platte fallen, deren eine Hälfte aus einem 0,3 mm dicken Platinblech, deren andere Hälfte aus einem 1 mm dicken Aluminiumblech besteht, so beobachtet man an dem mit der Lochkamera aufgenommenen fotografischen Bild dieser Doppelplatte, dass das Platinblech auf der von den Kathodenstrahlen getroffenen Vorderseite viel mehr X-Strahlen aussendet als das Aluminiumblech auf der gleichen Seite. Von der Hinterseite dagegen geht vom Platin so gut wie gar keine, von dem Aluminium aber relativ viel X-Strahlen aus. Letztere Strahlen sind in den vorderen Schichten des Aluminiums erzeugt und durch die Platte hindurchgegangen. Man kann sich von dieser Beobachtung leicht eine Erklärung verschaffen, doch dürfte es sich empfehlen, vorher noch weitere Eigenschaften der X-Strahlen zu erfahren. Zu erwähnen ist aber, dass der gefundenen Tatsache auch eine praktische Bedeutung zukommt. Zur Erzeugung von möglichst intensiven X-Strahlen eignet sich nach meinen bisherigen Erfahrungen Platin am besten. Ich gebrauche seit einigen Wochen mit gutem Erfolg einen Entladungsapparat, bei dem ein Hohlspiegel aus Aluminium als Kathode ein unter 45 Grad gegen die Spiegelachse geneigtes, im Krümmungszentrum aufgestelltes Platinblech als Anode fungiert. 21. Die X-Strahlen gehen bei diesem Apparat von der Anode aus. Wie ich aus Versuchen mit verschieden geformten Apparaten schließen muss, ist es mit Rücksicht auf die Intensität der X-Strahlen gleichgültig, ob die Stelle, wo diese Strahlen erzeugt werden, die Anode ist oder nicht. Speziell zu den Versuchen mit den Wechselströmen des Teslaschen Transformators wird ein Entladungsapparat angefertigt, bei dem beide Elektroden Aluminium-Hohlspiegel sind, deren Achsen miteinander einen rechten Winkel bilden. Im gemeinschaftlichen Krümmungszentrum ist eine die Kathodenstrahlen auffangende Platinplatte angebracht. Über die Brauchbarkeit dieses Apparates soll später berichtet werden. Abgeschlossen, 9. März 1896. Ende von Eine neue Art von Strahlen, zweite Mitteilung. Gelesen von Ramona Deininger-Schnabel, www.crowwings.com. Weitere Beobachtungen über die Eigenschaften der X-Strahlen von Wilhelm Conrad Röntgen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Weitere Beobachtungen über die Eigenschaften der X-Strahlen von Wilhelm Conrad Röntgen. Vorgetragen am 29. April 1897. Erstens. Stellt man zwischen einem Entladungsapparat, der intensive X-Strahlen aussendet, und einem Fluoreszenzschirm eine undurchsichtige Platte so auf, dass diese den ganzen Schirm beschattet, so kann man trotzdem noch ein leuchtendes Barium-Platin-Cyanür bemerken. Bemerkung: Alle in der folgenden Mitteilung erwähnten Entladungsröhren sind nach dem in § 20 meiner zweiten Mitteilung angegebenen Prinzip konstruiert. Einen großen Teil davon erhielt ich von der Firma Greiner und Friedrichs in Stützerbach im Tal, der ich für das mir in reichstem Maße und kostenlos zur Verfügung gestellte Material öffentlich meinen Dank ausspreche. Ende Bemerkung. Dieses Leuchten ist sogar dann noch zu sehen, wenn der Schirm direkt auf der Platte liegt und man ist auf den ersten Blick geneigt, die Platte doch für durchlässig zu halten. Bedeckt man aber den auf der Platte liegenden Schirm mit einer dicken Glasscheibe, so wird das Fluoreszenzlicht viel schwächer und es verschwindet vollständig, wenn man, statt eine Glasplatte zu nehmen, den Schirm mit einem Zylinder aus 0,1 cm dickem Bleiblech umgibt, der einerseits durch die undurchlässige Platte, andererseits durch den Kopf des Beobachters abgeschlossen wird. Die beschriebene Erscheinung könnte durch Beugung von sehr langwelligen Strahlen oder dadurch entstanden sein, dass von den Entladungsapparat umgebenden bestrahlten Körpern, namentlich von der bestrahlten Luft, X-Strahlen ausgehen. Die letztere Erklärung ist die richtige, wie sich unter anderem mit folgendem Apparate leicht nachweisen lässt. Abbildung Figur 1 stellt eine sehr dickwandige 20 cm hohe und 10 cm weite Glasglocke dar, die durch eine aufgekittete dicke Zinkplatte verschlossen ist. Bei 1 und 2 sind kreissegmentförmige Bleischeiben eingesetzt, die etwas größer sind als der halbe Querschnitt der Glocke und verhindern, dass X-Strahlen, welche durch eine in der Zinkplatte angebrachte, mit Zelluloidfilm wieder verschlossene Öffnung in die Glocke eindringen, auf direktem Wege zu dem über der Bleischeibe 2 gelegenen Raum gelangen. Auf der oberen Seite dieser Bleischeibe ist ein Barium-Platin-Cyanür-Schirmchen befestigt, das fast den ganzen Querschnitt der Glocke ausfüllt. Dasselbe kann weder von direkten noch von solchen Strahlen getroffen werden, die an einem festen Körper, zum Beispiel der Glaswand, eine einmalige diffuse Reflexion erlitten haben. Die Glocke wird vor jedem Versuch mit staubfreier Luft gefüllt. Lässt man X-Strahlen in die Glocke eintreten, und zwar zunächst so, dass sie alle von dem Bleischirm 1 aufgefangen werden, so sieht man noch gar keine Fluoreszenz bei 2. Erst wenn infolge von Neigen der Glocke direkte Strahlen auch zu dem zwischen 1 und 2 gelegenen Raum gelangen, leuchtet der Fluoreszenzschirm auf der nicht von dem Bleiblech 2 bedeckten Hälfte. Setzt man nun die Glocke in Verbindung mit einer Wasserstrahl-Luftpumpe, so bemerkt man, dass die Fluoreszenz immer schwächer wird, je weiter die Verdünnung fortschreitet. Wird darauf Luft eingelassen, so nimmt die Intensität wieder zu. Da nun, wie ich fand, die bloße Berührung mit kurz vorher bestrahlter Luft keine merkliche Fluoreszenz des Barium-Platin-Cyanür erzeugt, so ist aus dem beschriebenen Versuch zu schließen, dass die Luft, während sie bestrahlt wird, nach allen Richtungen X-Strahlen aussendet. Würde unser Auge für die X-Strahlen ebenso empfindlich sein wie für Lichtstrahlen, so würde ein in Tätigkeit gesetzter Entladungsapparat uns erscheinen, ähnlich wie ein in einem mit Tabakrauch gleichmäßig gefülltem Zimmer brennendes Licht. Vielleicht wäre die Farbe der direkten und der von den Lichtteilchen kommenden Strahlen verschieden. Die Frage, ob die von den bestrahlten Körpern ausgehenden Strahlen derselben Art sind wie die auffallenden, oder mit anderen Worten, ob eine diffuse Reflexion oder ein der Fluoreszenz ähnlicher Vorgang die Ursache dieser Strahlen ist, habe ich noch nicht entscheiden können. Dass auch die von der Luft kommenden Strahlen fotografisch wirksam sind, lässt sich leicht beweisen und es macht sich diese Wirkung sogar manchmal in einer für den Beobachter unerwünschten Weise bemerkbar. Um sich gegen dieselbe zu schützen, was namentlich bei längerer Expositionsdauer häufig notwendig ist, wird man die fotografische Platte durch geeignete Bleihüllen abschließen müssen. Zweitens. Zur Vergleichung der Intensität der Strahlung zweier Entladungsröhren und zu verschiedenen anderen Versuchen benutzte ich eine Vorrichtung, die dem Bugurschen Photometer nachgebildet ist und welche ich der Einfachheit halber auch Photometer nennen will. Ein 35 cm hohes, 150 cm langes und 0,15 cm dickes rechteckiges Stück Bleiblech ist, durch Bretter gestützt, in der Mitte eines langen Tisches vertikal aufgestellt. Auf beiden Seiten desselben steht, auf dem Tisch verschiebbar, je eine Entladungsröhre. An dem einen Ende des Bleistreifens ist ein Fluoreszenzschirm so angebracht, dass jede Hälfte desselben nur von einer Röhre senkrecht bestrahlt wird. Bemerkung: Bei diesen und anderen Versuchen hat sich der Edisonsche Fluoreszenzschirm als sehr praktisch erwiesen. Derselbe besteht aus einem stereoskopähnlichen Gehäuse, das sich lichtdicht an den Kopf des Beobachters anlegen lässt und dessen Kartonboden mit Bariumplatin-Cyanur bedeckt ist. Edison nimmt statt Bariumplatin-Cyanur Scheelit. Ich ziehe aber Ersteres aus manchen Gründen vor. Ende Bemerkung. Bei den Messungen wird auf gleiche Helligkeit der Fluoreszenz beider Hälften eingestellt. Einige Bemerkungen über den Gebrauch dieses Instrumentes mögen hier Platz finden. Zunächst ist zu erwähnen, dass die Einstellungen häufig sehr erschwert werden durch die Inkonstanz der Strahlenquelle. Die Röhre reagiert auf jede Unregelmäßigkeit in der Unterbrechung des primären Stromes und solche kommen beim Depression, aber namentlich beim Foucault'schen Unterbrecher vor. Eine mehrmalige Wiederholung jeder Einstellung ist daher geboten. Zweitens möchte ich angeben, wovon die Helligkeit eines gegebenen Fluoreszenzschirmes abhängig ist, der in so rascher Aufeinanderfolge von X-Strahlen getroffen wird, dass das beobachtende Auge die Intermittenz der Bestrahlung nicht mehr wahrnimmt. Diese Helligkeit hängt ab, erstens, von der Intensität der Strahlung, die von der Platinplatte der Entladungsröhre ausgeht, zweitens sehr wahrscheinlich von der Art der den Schirm treffenden Strahlen, denn nicht jede Strahlenart braucht im gleichen Maß fluoreszenzerregend zu wirken. Drittens von der Entfernung des Schirmes von der Ausgangsstelle der Strahlen. Viertens von der Absorption, die die Strahlen auf ihrem Wege bis zu dem Bariumplatin-Cyanur erleiden. Fünftens von der Anzahl der Ladungen in der Sekunde. Sechstens von der Dauer jeder einzelnen Entladung. Siebtens von der Dauer und der Stärke des Nachleuchtens des Bariumplatin-Cyanur. Und achtens von der Bestrahlung des Schirmes durch die Entladungsröhre umgebenden Körper. Um Irrtümer zu vermeiden, wird man immer daran denken müssen, dass hier im Allgemeinen ähnliche Verhältnisse vorliegen, wie wenn man mit Hilfe der Fluoreszenzwirkung zwei verschiedenfarbige, intermittierende Lichtquellen zu vergleichen hätte, die von einer absorbierenden Hülle umgeben in einem trüben oder fluoreszierenden Medium aufgestellt sind. Drittens. Nach § 12 meiner ersten Mitteilung ist die von den Kathodenstrahlen getroffene Stelle des Entladungsapparates der Ausgangsort der X-Strahlen, und zwar breiten sich diese nach allen Richtungen aus. Es ist nun von Interesse zu erfahren, wie die Intensität der Strahlen sich mit der Richtung ändert. Zu dieser Untersuchung eignen sich am besten die kugelförmigen Entladungsapparate mit gut eben geschliffener Platinplatte, die unter einem Winkel von 45 Grad von den Kathodenstrahlen getroffen wird. Schon ohne weitere Hilfsmittel glaubt man an der gleichmäßigen hellen Fluoreszenz der über der Platinplatte liegenden halbkugelförmigen Glaswand erkennen zu können, dass sehr große Veränderungen der Intensität in verschiedenen Richtungen nicht vorhanden sind, dass somit das Lambertsche Emanationsgesetz hier nicht gültig sein kann. Doch dürfte diese Fluoreszenz zum größten Teile durch Kathodenstrahlen erzeugt sein. Zur genaueren Prüfung wurden verschiedene Röhren mit dem Photometer auf die Intensität der Strahlen nach verschiedenen Richtungen untersucht, und außerdem habe ich zu demselben Zweck fotografische Films exponiert, die um die Platinplatte des Entladungsapparates als Mittelpunkt zu einem Halbkreis, Radius 25 cm, gebogen waren. Bei beiden Verfahren wirkt die Ungleichheit der Dicke verschiedener Stellen der Röhrenwand sehr störend, weil dadurch die nach verschiedenen Richtungen ausgehenden X-Strahlen in ungleichem Maße zurückgehalten werden. Doch gelingt es wohl, die durchstrahlte Glasdicke durch Einschaltung von dünnen Glasplatten ziemlich gleich zu machen. Das Resultat dieser Versuche ist, dass die Bestrahlung einer über der Platinplatte als Mittelpunkt konstruiert gedachten Halbkugel fast bis zum Rand derselben eine nahezu gleichmäßige ist. Bei einem Emanationswinkel von etwa 80 Grad der X-Strahlen konnte ich den Anfang einer Abnahme der Bestrahlung bemerken, und auch diese Abnahme ist noch eine relativ geringe, so dass die Hauptänderung der Intensität zwischen 89 Grad und 90 Grad vorhanden ist. Einen Unterschied in der Art der unter verschiedenen Winkeln emittierten Strahlen habe ich nicht bemerken können. Infolge der beschriebenen Intensitätsverteilung der X-Strahlen müssen die Bilder, welche mit der Lochkamera bzw. mit einem engen Spalt von der Platinplatte, sei es auf dem Fluoreszenzschirm oder auf der fotografischen Platte, erhalten werden, umso intensiver sein, je größer der Winkel ist, den die Platinplatte mit dem Schirm oder der fotografischen Platte bildet. Vorausgesetzt, dass dieser Winkel 80 Grad nicht überschreitet. Durch geeignete Vorrichtungen, welche gestatteten, die bei verschiedenen Winkeln mit derselben Entladungsröhre gleichzeitig erhaltenen Bilder miteinander zu vergleichen, konnte ich diese Folgerung bestätigen. Einen ähnlichen Fall von Intensitätsverteilung ausgesandter Strahlen treffen wir in der Optik bei der Fluoreszenz an. Lässt man in einen mit Wasser gefüllten viereckigen Trog einige Tropfen Fluoreszinlösung fallen und beleuchtet den Trog mit weißem oder violettem Licht, so bemerkt man, dass das hellste Fluoreszenzlicht von den Rändern der langsam herabsinkenden Fluoreszinfäden ausgeht, das heißt von den Stellen, wo der Emanationswinkel des Fluoreszenzlichtes am größten ist. Wie schon Herr Stokes bei Gelegenheit eines ähnlichen Versuches bemerkte, rührt diese Erscheinung daher, dass die fluoreszenzerregenden Strahlen von der Fluoreszinlösung bedeutend stärker absorbiert werden als das Fluoreszenzlicht. Es ist nun sehr bemerkenswert, dass auch die X-Strahlen erzeugenden Kathodenstrahlen von Platin viel stärker absorbiert werden als die X-Strahlen. Und es liegt deshalb nahe zu vermuten, dass zwischen den beiden Vorgängen, der Verwandlung von Licht in Fluoreszenzlicht und der von Kathodenstrahlen in X-Strahlen, eine Verwandtschaft besteht. Irgendein zwingender Grund für eine solche Annahme ist indessen vorläufig noch nicht vorhanden. Auch mit Rücksicht auf die Technik der Herstellung von Schattenbildern mittels X-Strahlen haben die Beobachtungen über die Intensitätsverteilung der von der Platinplatte ausgehenden Strahlen eine gewisse Bedeutung. Nach dem oben mitgeteilten wird es sich empfehlen, die Entladungsröhre so aufzustellen, dass die zur Bilderzeugung verwendeten Strahlen das Platin unter einem möglichst großen, jedoch nicht viel über 80 Grad hinausgehenden Winkel verlassen. Dadurch erhält man möglichst scharfe Bilder und wenn die Platinplatte gut eben und die Konstruktion der Röhre eine derartige ist, dass die schräg emittierten Strahlen keine wesentlich dickere Glaswand durchlaufen haben als die senkrecht von der Platinplatte ausgehenden Strahlen, so erleidet auch die Bestrahlung des Objektes durch die angegebene Anordnung keine Einbuße an Intensität. Viertens. Mit Durchlässigkeit eines Körpers bezeichnete ich in meiner ersten Mitteilung das Verhältnis der Helligkeit eines dicht hinter dem Körper senkrecht zu den Strahlen gehaltenen Fluoreszenzschirmes, zu derjenigen Helligkeit des Schirmes, welche dieser ohne Zwischenschaltung des Körpers aber unter sonst gleichen Verhältnissen zeigt. Spezifische Durchlässigkeit eines Körpers soll die auf die Dickeneinheit reduzierte Durchlässigkeit des Körpers genannt werden. Dieselbe ist gleich der Detenwurzel aus der Durchlässigkeit, wenn D die Dicke der durchgestrahlten Schicht in der Richtung der Strahlen gemessen bedeutet. Um die Durchlässigkeit zu bestimmen, habe ich seit meiner ersten Mitteilung hauptsächlich das oben beschriebene Photometer gebraucht. Vor die eine der beiden gleich hell fluoreszierenden Hälften des Schirmes wurde der betreffende plattenförmige Körper, Aluminium, Staniol, Glas und so weiter, gebracht und die dadurch entstandene Ungleichheit der Helligkeiten wieder ausgeglichen, entweder durch Vergrößerung der Entfernung des die nicht bedeckte Schirmhälfte bestrahlenden Entladungsapparats oder durch Näherung des anderen. In beiden Fällen ist das richtig genommene Verhältnis der Quadrate der Entfernungen der Platinplatte, des Entladungsapparats vom Schirm vor und nach der Verschiebung des Apparates der gesuchte Wert der Durchlässigkeit des vorgesetzten Körpers. Beide Wege führten zu demselben Resultat. Nach Hinzufügen einer zweiten Platte zu der ersten findet man in derselben Weise die Durchlässigkeit jener zweiten Platte für Strahlen, die bereits durch eine Platte hindurchgegangen sind. Das beschriebene Verfahren setzt voraus, dass die Helligkeit eines Fluoreszenzschirmes umgekehrt proportional ist dem Quadrat seiner Entfernung von der Strahlenquelle, und dies trifft nur dann zu, wenn wenigstens die Luft keine X-Strahlen absorbiert bzw. emittiert. Und wenn zweitens die Helligkeit des Fluoreszenzlichtes der Intensität der Bestrahlung durch Strahlen gleicher Art proportional ist. Die erstere Bedingung ist nun sicher nicht erfüllt und von der zweiten ist es fraglich, ob sie erfüllt ist. Ich habe mich deshalb zuerst durch Versuche, wie sie bereits in § 10 meiner ersten Mitteilung beschrieben wurden, davon überzeugt, dass die Abweichungen von dem erwähnten Proportionalitätsgesetz so gering sind, dass sie in dem vorliegenden Fall außer Betracht gelassen werden können. Auch ist noch mit Rücksicht auf die Tatsache, dass von den bestrahlten Körpern wieder X-Strahlen ausgehen, zu erwähnen erstens, dass ein Unterschied in der Durchlässigkeit einer 0,925 mm dicken Aluminiumplatte und von 31 übereinander gelegten Aluminiumblättern von 0,0299 mm Dicke, 31 mal 0,0299 gleich 0,927, mit dem Photometer nicht gefunden werden konnte. Und zweitens, dass die Helligkeit des Fluoreszenzschirmes nicht merklich verschieden war, wenn die Platte dicht vor dem Schirm oder in größerer Entfernung von demselben aufgestellt wurde. Das Ergebnis dieser Durchlässigkeitsversuche ist nun für Aluminium folgendes. Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen der ersten 1 mm dicken Aluminiumplatte, Röhre 2 0,40, Röhre 3 0,45, Röhre 4 keine, Röhre 2 0,68. Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen der zweiten 1 mm dicken Aluminiumplatte, Röhre 2 0,55, Röhre 3 0,68, Röhre 4 keine, Röhre 2 0,73. Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen der ersten 2 mm dicken Aluminiumplatte, Röhre 2 keine, Röhre 3 0,30, Röhre 4 0,39, Röhre 2 0,50. Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen der zweiten 2 mm dicken Aluminiumplatte, Röhre 2 keine, Röhre 3 0,39, Röhre 4 0,54, Röhre 2 0,63. Aus diesen und ähnlichen mit Glas und Staniol angestellten Versuchen entnehmen wir zunächst folgendes Resultat. Denkt man sich die untersuchten Körper in gleich dicke, zu den parallelen Strahlen senkrechte Schichten zerlegt, so ist jede dieser Schichten für die in sie eindringenden Strahlen durchlässiger als die vorhergehende. Oder mit anderen Worten, die spezifische Durchlässigkeit eines Körpers ist umso größer, je dicker der betreffende Körper ist. Dieses Resultat ist vollständig in Einklang mit dem, was man in der in § 4 meiner ersten Mitteilung erwähnten Fotografie einer Staniol-Skala beobachten kann und auch mit der Tatsache, dass sich mitunter auf fotografischen Bildern der Schatten dünner Schichten, zum Beispiel von dem zum Entwickeln der Platte verwendeten Papier, verhältnismäßig stark bemerkbar macht. Fünftens. Wenn zwei Platten aus verschiedenen Körpern gleich durchlässig sind, so braucht diese Gleichheit nicht mehr zu bestehen, wenn die Dicke der beiden Platten in demselben Verhältnis und sonst nichts verändert wird. Diese Tatsache lässt sich am einfachsten nachweisen mit Hilfe von zwei nebeneinander gelegten Skalen aus Platin bzw. aus Aluminium. Ich benutzte dazu Platinfolie von 0,0026 mm, Aluminiumfolie von 0,0299 mm Dicke. Brachte ich die Doppelskala vor den Fluoreszenzschirm oder vor eine fotografische Platte und bestrahlte dieselben, so fand ich zum Beispiel in einem Fall, dass eine einfache Platinschicht gleich durchlässig war wie eine sechsfache Aluminiumschicht. Dann war aber die Durchlässigkeit einer zweifachen Platinschicht nicht gleich der einer zwölffachen, sondern der einer sechzehnfachen Aluminiumschicht. Bei Verwendung einer anderen Entladungsröhre erhielt ich 1 Platin gleich 8 Aluminium bzw. 8 Platin gleich 90 Aluminium. Aus diesen Versuchen folgt, dass das Verhältnis der Dicken von Platin und Aluminium gleicher Durchlässigkeit umso kleiner ist, je dicker die betreffenden Schichten sind. Sechstens. Das Verhältnis der Dicken von zwei gleich durchlässigen Platten aus verschiedenem Material ist abhängig von der Dicke und dem Material desjenigen Körpers, zum Beispiel der Glaswand des Entladungsapparates, den die Strahlen zu durchlaufen haben, bevor sie die betreffenden Platten erreichen. Um dieses, nach dem in § 4 und 5 mitgeteilten, nicht unerwartete Resultat nachzuweisen, kann man eine Vorrichtung gebrauchen, die ich ein Platin-Aluminium-Fenster nenne und die auch, wie wir sehen werden, zu anderen Zwecken verwendbar ist. Dieselbe besteht aus einem auf einem dünnen Papierschirm aufgeklebten, rechteckigen 4,0 cm x 6,5 cm Stück Platinfolie von 0,0026 mm Dicke, das mittels eines Durchschlages mit 15 auf 3 Reihen verteilten runden Löchern von 0,7 cm Durchmesser versehen ist. Diese Fensterchen sind verdeckt mit genau passenden und sorgfältig übereinander geschichteten Scheibchen aus 0,0299 mm dicker Aluminiumfolie, und zwar so, dass in dem ersten Fensterchen ein, im zweiten zwei und so weiter, schließlich im 15. 15 Scheibchen liegen. Bringt man diese Vorrichtung vor den Fluoreszenzschirm, so erkennt man, namentlich bei nicht zu harten Röhren, sehr deutlich, wie viel Aluminiumblättchen gleich durchlässig sind, wie die Platinfolie. Diese Anzahl soll kurz die Fensternummer genannt werden. Als Fensternummer erhielt ich in einem Fall bei direkter Bestrahlung die Zahl 5, wurde dann eine 2 mm dicke Platte aus gewöhnlichem Natronglas vorgehalten, so ergab sich die Fensternummer 10. Es war somit das Verhältnis der Dicken von Platin- und Aluminiumblechen gleicher Durchlässigkeit dadurch auf die Hälfte reduziert, dass ich statt der direkt von dem Entladungsapparat kommenden Strahlen solche benutzte, die durch eine 2 mm dicke Glasplatte hindurchgegangen waren. Quod erat demonstrandum. Auch der folgende Versuch verdient an dieser Stelle eine Erwähnung. Das Platin-Aluminium-Fenster wurde auf ein Päckchen, das 12 fotografische Films enthielt, gelegt und dann exponiert. Nach dem Entwickeln zeigte das erste unter dem Fenster gelegte Blatt die Fensternummer 10, das zwölfte die Nummer 13 und die übrigen in richtiger Reihenfolge die Übergänge von 10 zu 13. Siebtens. Die in den Paragraphen 4, 5 und 6 mitgeteilten Versuche beziehen sich auf die Veränderungen, welche die von einer Entladungsröhre ausgehenden X-Strahlen beim Durchgang durch verschiedene Körper erleiden. Es soll nun nachgewiesen werden, dass ein und derselbe Körper bei gleicher durchstrahlter Dicke verschieden durchlässig sein kann für Strahlen, die von verschiedenen Röhren emittiert werden. In der folgenden Tabelle sind zu diesem Zweck die Werte der Durchlässigkeit einer 2 mm dicken Aluminiumplatte für die in verschiedenen Röhren erzeugten Strahlen angegeben. Einige dieser Werte sind der ersten Tabelle entnommen. Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen einer 2 mm dicken Aluminiumplatte. Röhre 1 0,044, Röhre 2 0,22, Röhre 3 0,30, Röhre 4 0,39, Röhre 5 0,50, Röhre 6 0,59. Die Entladungsröhren unterschieden sich nicht wesentlich durch ihre Konstruktion oder durch die Dicke ihrer Glaswand, sondern hauptsächlich durch den Grad der Verdünnung ihres Gasinhaltes und das dadurch bedingte Entladungspotenzial. Die Röhre 1 erforderte das kleinste, die Röhre 5 das größte Entladungspotenzial oder, wie wir der Kürze halber sagen wollen, die Röhre 1 ist die weicheste, die Röhre 5 die härteste. Derselbe Ruhmkorf, und zwar in direkter Verbindung mit den Röhren, derselbe Unterbrecher und dieselbe primäre Stromstärke wurden in allen Fällen benutzt. Ähnlich wie das Aluminium verhalten sich die vielen anderen von mir untersuchten Körper. Alle sind für Strahlen einer härteren Röhre durchlässiger als für Strahlen einer weicheren Röhre. Bemerkung: Über das Verhalten nicht normaler Röhren siehe weiter unten. Ende Bemerkung. Diese Tatsache scheint mir einer besonderen Beachtung wert zu sein. Auch das Verhältnis der Dicken von zwei gleich durchlässigen Platten verschiedener Körper stellt sich als abhängig von der Härte der benutzten Entladungsröhre heraus. Man erkennt das sofort mit dem Platin-Aluminium-Fenster. Mit einer sehr weichen Röhre findet man zum Beispiel die Fenster Nummer 2 und für sehr harte, sonst gleiche Röhren reicht die bis Nummer 15 gehende Skala gar nicht aus. Das heißt also, dass das Verhältnis der Dicken von Platin und Aluminium gleicher Durchlässigkeit umso kleiner ist, je härter die Röhren sind, aus denen die Strahlen kommen, oder, mit Rücksicht auf das oben mitgeteilte Resultat, je weniger absorbierbar die Strahlen sind. Das verschiedene Verhalten der in verschieden harten Röhren erzeugten Strahlen macht sich selbstverständlich auch in den bekannten Schattenbildern von Händen und so weiter bemerkbar. Mit einer sehr weichen Röhre erhält man dunkle Bilder, in denen die Knochen wenig hervortreten. Bei Anwendung einer härteren Röhre sind die Knochen sehr deutlich und in allen Details sichtbar, die Weichteile dagegen schwach, und mit einer sehr harten Röhre erhält man auch von den Knochen nur schwache Schatten. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Wahl der zu benutzenden Röhre sich nach der Beschaffenheit des abzubildenden Gegenstandes richten muss. Achtens. Es bleibt noch übrig mitzuteilen, dass die Qualität der von einer und derselben Röhre gelieferten Strahlen von verschiedenen Umständen abhängig ist. Wie die Untersuchung mit dem Platin-Aluminium-Fenster lehrt, wird dieselbe beeinflusst, erstens von der Art und Weise, wie der Depress- oder Foucault'sche Unterbrecher am Induktionsapparat wirkt, das heißt von dem Verlauf des primären Stromes. Bemerkung: Ein guter Depress-Unterbrecher funktioniert regelmäßiger als ein Foucault'scher Unterbrecher. Der letztere nutzt jedoch den primären Strom besser aus. Ende Bemerkung. Hierher gehört die häufig zu beobachtende Erscheinung, dass einzelne von dem rasch aufeinanderfolgenden Entladungen X-Strahlen erzeugen, die nicht nur besonders intensiv sind, sondern sich auch durch ihre Absorbierbarkeit von den anderen unterscheiden. Zweitens, durch eine Funkenstrecke, welche in den sekundären Kreis vor den Entladungsapparat eingeschaltet wird. Drittens, durch Einschaltung eines Tesla-Transformators. Viertens, durch den Grad der Verdünnung des Entladungsapparates, wie schon erwähnt. Fünftens, durch verschiedene noch nicht genügend erkannte Vorgänge im Innern der Entladungsröhre. Einzelne dieser Faktoren verdienen eine etwas mehr eingehende Besprechung. Nehmen wir eine noch nicht gebrauchte und nicht evakuierte Röhre und setzen dieselbe an die Quecksilberpumpe an, so werden wir nach dem nötigen Pumpen und Erwärmen der Röhre einen Verdünnungsgrad erreichen, bei welchem die ersten X-Strahlen sich durch schwaches Leuchten des nahen Fluoreszenzschirmes bemerkbar machen. Eine parallel zur Röhre geschaltete Funkenstrecke liefert Funken von wenigen Millimeter Länge. Das Platin-Aluminium-Fenster zeigt sehr niedrige Nummern, die Strahlen sind sehr absorbierbar. Die Röhre ist sehr weich. Wenn nun eine Funkenstrecke vorgeschaltet oder ein Tesla-Transformator eingeschaltet wird, so entstehen intensivere und weniger absorbierbare Strahlen. Bemerkung: Dass eine vorgeschaltete Funkenstrecke ähnlich wie ein eingeschalteter Tesla-Transformator wirkt, habe ich in der französischen Ausgabe meiner zweiten Mitteilung erwähnen können. In der deutschen Ausgabe ist diese Bemerkung durch ein Versehen weggeblieben. Ende Bemerkung. So fand ich zum Beispiel in einem Fall, dass durch Vergrößerung der vorgeschalteten Funkenstrecke die Fensternummer allmählich von 2,5 auf 10 heraufgebracht werden konnte. Diese Beobachtungen führten mich zu der Frage, ob nicht auch bei noch höheren Drucken durch Anwendung eines Tesla-Transformators X-Strahlen zu erhalten sind. Dies ist in der Tat der Fall. Mit einer engen Röhre mit drahtförmigen Elektroden konnte ich noch X-Strahlen erhalten, wenn der Druck der eingeschlossenen Luft 3,1 mm Quecksilber betrug. Wurde statt Luft Wasserstoff genommen, so durfte der Druck noch größer sein. Den geringsten Druck, bei welchem in Luft noch X-Strahlen erzeugt werden können, konnte ich nicht feststellen. Derselbe liegt aber jedenfalls unter 0,0002 mm Quecksilber, so dass das Druckgebiet, innerhalb dessen überhaupt X-Strahlen entstehen können, schon jetzt ein sehr großes ist. Weiteres Evakuieren der sehr weichen, direkt mit dem Induktorium verbundenen Röhre hat zur Folge, dass die Strahlung intensiver wird und dass ein größerer Bruchteil derselben durch die bestrahlten Körper hindurchgeht. Eine vor den Fluoreszenzschirm gehaltene Hand ist durchlässiger als vorher und es ergeben sich am Platin-Aluminium-Fenster höhere Fensternummern. Gleichzeitig musste die parallel geschaltete Funkenstrecke vergrößert werden, um die Entladung durch die Röhre gehen zu lassen. Die Röhre ist härter geworden. Pumpt man die Röhre noch mehr aus, so wird sie so hart, dass die Funkenstrecke über 20 cm lang gemacht werden muss. Und nun sendet die Röhre Strahlen aus, für welche die Körper ungemein durchlässig sind. 4,0 cm dicke Eisenplatten mit dem Fluoreszenzschirm untersucht, erwiesen sich noch als durchlässig. Das beschriebene Verhalten einer mit der Quecksilberpumpe und mit dem Induktorium direkt verbundenen Röhre ist das Normale. Abweichungen von dieser Regel, die durch die Entladung selbst bewirkt werden, kommen häufig vor. Das Verhalten der Röhre ist überhaupt manchmal ein ganz unberechenbares. Das Hartwerden einer Röhre dachten wir uns durch fortgesetztes Evakuieren mit der Pumpe erzeugt. Dasselbe kann auch in anderer Weise geschehen. So wird eine von der Pumpe abgeschmolzene mittelharte Röhre auch von selbst, mit Rücksicht auf die Dauer ihrer Verwendbarkeit leider, fortwährend härter, wenn sie in richtiger Weise zum Erzeugen von X-Strahlen verwendet wird, das heißt, wenn Entladungen, die das Platin nicht oder nur schwach zum Glühen bringen, durchgeschickt werden. Es findet eine allmähliche Selbstevakuierung statt. Mit einer solchen sehr hart gewordenen Röhre habe ich von dem Durchlauf eines Jagdgewehres mit eingelegten Patronen ein sehr schönes fotografisches Schattenbild erhalten, in welchem alle Details der Patronen, die inneren Fehler der Mastläufe usw. sehr deutlich und scharf erkennbar sind. Der Abstand der Platinplatte, der Entladungsröhre bis zur fotografischen Platte betrug 15 cm. Die Expositionsdauer 12 Minuten. Verhältnismäßig lang infolge der geringeren fotografischen Wirkung der wenig absorbierbaren Strahlen. Der Depressunterbrecher musste durch den Foucault'schen Unterbrecher ersetzt werden. Es würde von Interesse sein, Röhren zu konstruieren, welche gestatten, noch höhere Entladungspotenziale anzuwenden, als bisher möglich ist. Als Ursache des Hartwerdens einer von der Pumpe abgeschmolzenen Röhre wurde oben die Selbstevakuierung infolge von Entladungen angegeben. Indessen ist dies nicht die einzige Ursache. Es finden auch an den Elektroden Veränderungen statt, die dasselbe bewirken. Worin dieselben bestehen, weiß ich nicht. Eine zu hart gewordene Röhre kann weicher gemacht werden, durch Einlassen von Luft, manchmal auch durch Erwärmen der Röhre oder Umkehrung der Stromrichtung und schließlich durch sehr kräftige hindurchgeschickte Entladungen. Im letzteren Fall hat aber die Röhre meistens andere Eigenschaften als die oben beschriebenen bekommen. So beanspruchte sie zum Beispiel manchmal ein sehr großes Entladungspotenzial und lieferte doch Strahlen von verhältnismäßig geringer Fensternummer und großer Absorbierbarkeit. Auf das Verhalten dieser nicht normalen Röhren möchte ich nicht weiter eingehen. Die von Herrn Zehnder konstruierten Röhren mit regulierbarem Vakuum, welche ein Stückchen Lindenkohle enthalten, haben mir sehr gute Dienste geleistet. Die in diesem Paragraphen mitgeteilten Beobachtungen und andere haben mich zu der Ansicht geführt, dass die Zusammensetzung der von einer mit Platinanode versehenen Entladungsröhre ausgesandten Strahlen wesentlich bedingt ist durch den zeitlichen Verlauf des Entladungsstromes. Der Verdünnungsgrad, die Härte, spielt nur deshalb eine Rolle, weil davon die Form der Entladung abhängig ist. Wenn man die für das Zustandekommen der X-Strahlen nötige Entladungsform in irgendeiner Weise herzustellen vermag, so können auch X-Strahlen erhalten werden, selbst bei relativ hohen Drucken. Schließlich ist noch erwähnenswert, dass die Qualität der von einer Röhre erzeugten Strahlen gar nicht oder nur wenig geändert wird durch beträchtliche Veränderung der Stärke des primären Stromes, vorausgesetzt, dass der Unterbrecher in allen Fällen gleich funktioniert. Dagegen ergibt sich die Intensität der X-Strahlen innerhalb gewisser Grenzen proportional der Stärke des primären Stromes, wie folgender Versuch zeigt. Die Entfernungen vom Entladungsapparat, in welchem die Fluoreszenz des Barium-Platin-Cyanürschirmes in einem speziellen Fall noch eben bemerkbar war, betrugen 18,1 Meter, 25,7 Meter und 37,5 Meter, wenn die Stärke des primären Stromes von 8 auf 16 und 32 Ampere vergrößert wurde. Die Quadrate jener Entfernungen stehen in nahezu demselben Verhältnis zueinander wie die entsprechenden Stromstärken. 9. Die in den 5 letzten Paragraphen aufgeführten Resultate ergaben sich unmittelbar aus den einzelnen mitgeteilten Versuchen. Überblickt man die Gesamtheit dieser Einzelresultate, so kommt man, zum Teile geleitet durch die Analogie, welche zwischen dem Verhalten der optischen und der X-Strahlen besteht, zu folgenden Vorstellungen. A. Die von einem Entladungsapparat ausgehende Strahlung besteht aus einem Gemisch von Strahlen verschiedener Absorbierbarkeit und Intensität. B. Die Zusammensetzung dieses Gemisches ist wesentlich von dem zeitlichen Verlauf des Entladungsstromes abhängig. C. Die bei der Absorption von den Körpern bevorzugten Strahlen sind für die verschiedenen Körper verschieden. D. Da die X-Strahlen durch die Kathodenstrahlen entstehen und beide gemeinsame Eigenschaften haben, Fluoreszenzerzeugung, fotografische und elektrische Wirkungen, eine Absorbierbarkeit, deren Größe wesentlich durch die Dichte der durchstrahlten Medien bedingt ist und so weiter, so liegt die Vermutung nahe, dass beide Erscheinungen Vorgänge derselben Natur sind. Ohne mich zu dieser Ansicht bedingungslos bekennen zu wollen, möchte ich doch bemerken, dass die Resultate der letzten Paragraphen geeignet sind, eine Schwierigkeit, die sich jener Vermutung bis jetzt entgegenstellte, zu heben. Diese Schwierigkeit besteht einmal in der großen Verschiedenheit zwischen der Absorbierbarkeit der von Herrn Lennart untersuchten Kathodenstrahlen und der der X-Strahlen und zweitens darin, dass die Durchlässigkeit der Körper für jene Kathodenstrahlen nach einem anderen Gesetz von der Dichte der Körper abhängig ist als die Durchlässigkeit für die X-Strahlen. Was zunächst den ersten Punkt betrifft, so ist zweierlei zu erwähnen. Erstens, wir haben in Paragraph 7 gesehen, dass es X-Strahlen von sehr verschiedener Absorbierbarkeit gibt und wissen durch die Untersuchungen von Hertz und Lennart, dass auch die verschiedenen Kathodenstrahlen sich durch ihre Absorbierbarkeit voneinander unterscheiden. Wenn somit auch die erwähnte weichste Röhre X-Strahlen lieferte, deren Absorbierbarkeit noch bei weitem nicht an die der von Herrn Lennart untersuchten Kathodenstrahlen heranreicht, so gibt es doch ohne Zweifel X-Strahlen von noch größerer und andererseits Kathodenstrahlen von noch kleinerer Absorbierbarkeit. Es erscheint deshalb wohl möglich, dass bei späteren Versuchen Strahlen gefunden werden, die, was ihre Absorbierbarkeit anbetrifft, den Übergang von der einen Strahlenart zur anderen bilden. Zweitens, wir fanden in § 4, dass die spezifische Durchlässigkeit eines Körpers desto kleiner ist, je dünner die durchstrahlte Platte ist. Hätten wir folglich zu unseren Versuchen noch dünne Platten genommen, wie Herr Lennart, so würden wir für die Absorbierbarkeit der X-Strahlen Werte gefunden haben, die den Lennartschen näher gelegen wären. Bezüglich des verschiedenen Einflusses der Dichte der Körper auf die Absorbierbarkeit der X-Strahlen und der Kathodenstrahlen ist zu sagen, dass dieser Unterschied auch umso kleiner gefunden wird, je stärker absorbierbare Strahlen zu dem Versuch gewählt werden und je dünner die durchstrahlten Platten sind. Folglich ist die Möglichkeit zuzugeben, dass diese Unterschiede in dem Verhalten der beiden Strahlenarten gleichzeitig mit dem zuerst genannten durch weitere Versuche zum Verschwinden gebracht werden kann. Am nächsten stehen sich in ihrem Verhalten bei der Absorption die in sehr harten Röhren vorzugsweise vorhandenen Kathodenstrahlen und die in sehr weichen Röhren von der Platinplatte vorzugsweise ausgehenden X-Strahlen. Zehntens. Aus der Fluoreszenzerregung üben die X-Strahlen bekanntermaßen noch fotografische, elektrische und andere Wirkungen aus, und es ist von Interesse zu wissen, inwieweit dieselben miteinander parallel gehen, wenn die Strahlenquelle geändert wird. Ich habe mich darauf beschränken müssen, die beiden zuerst genannten Wirkungen miteinander zu vergleichen. Dazu eignet sich zunächst wieder das Platin-Aluminium-Fenster. Ein Exemplar davon wurde auf eine eingehüllte fotografische Platte gelegt, ein zweites vor den Fluoreszenzschirm gebracht und dann beide im gleichen Abstand von dem Entladungsapparat aufgestellt. Die X-Strahlen hatten bis zur empfindlichen Schicht der fotografischen Platte bzw. bis zum Barium-Platin-Cyanür genau dieselben Medien zu durchlaufen. Während der Exposition beobachtete ich den Schirm und konstatierte die Fensternummer. Nach dem Entwickeln wurde auf der fotografischen Platte ebenfalls die Fensternummer bestimmt und dann wurden beide Nummern miteinander verglichen. Das Resultat solcher Versuche ist, dass bei Anwendung von weicheren Röhren, Fensternummer 4 bis 7, kein Unterschied zu bemerken war. Bei Anwendung von härteren Röhren schien es mir, als ob die Fensternummer auf der fotografischen Platte ein wenig, aber höchstens eine Einheit niedriger war als die mittels des Fluoreszenzschirms bestimmte. Indessen ist diese Beobachtung, wenn auch wiederholt bestätigt gefunden, doch nicht ganz einwurfsfrei, weil die Bestimmung der hohen Fensternummern am Fluoreszenzschirm ziemlich unsicher ist. Völlig sicher dagegen ist das folgende Ergebnis. Stellt man an dem in § 2 beschriebenen Photometer eine harte oder eine weiche Röhre auf gleiche Helligkeit des Fluoreszenzschirmes ein und bringt dann eine fotografische Platte an die Stelle des Schirmes, so bemerkt man nach dem Entwickeln dieser Platte, dass die von der harten Röhre bestrahlte Plattenhälfte beträchtlich weniger geschwärzt ist als die andere. Die Bestrahlungen, die gleiche Intensität der Fluoreszenz erzeugten, wirkten fotografisch verschieden. Bei der Beurteilung dieses Resultats darf man nicht außer Betracht lassen, dass weder der Fluoreszenzschirm noch die fotografische Platte die auffallenden Strahlen vollständig ausnutzen. Beide lassen noch viel Strahlen hindurch, die wieder Fluoreszenz bzw. fotografische Wirkungen hervorrufen können. Das mitgeteilte Resultat gilt demnach zunächst nur für die gebräuchliche Dicke der empfindlichen fotografischen Schicht und des Barium-Platin-Cyanür-Beleges. Wie sehr durchlässig die empfindliche Schicht der fotografischen Platte sogar für X-Strahlen von Röhren mittlerer Härte ist, beweist ein Versuch mit 96 aufeinandergelegten, in 25 cm Entfernung von der Strahlenquelle 5 Minuten lang exponierten und durch eine Bleiumhüllung gegen die Strahlung der Luft geschützten Films. Noch auf dem letzten derselben ist eine fotografische Wirkung deutlich zu erkennen, während der erste kaum überexponiert ist. Durch diese und ähnliche Beobachtungen veranlasst, habe ich bei einigen Firmen für fotografische Platten angefragt, ob es nicht möglich wäre, Platten herzustellen, die für die Fotografie mit X-Strahlen geeigneter wären als die gewöhnlichen. Die eingesandten Proben waren jedoch nicht brauchbar. Ich hatte, wie schon erwähnt, häufig Gelegenheit wahrzunehmen, dass sehr harte Röhren unter sonst gleichen Umständen eine längere Expositionsdauer beanspruchen als mittelharte. Es ist dies verständlich, wenn man sich des in § 9 mitgeteilten Resultates erinnert, wonach alle untersuchten Körper für Strahlen, die von harten Röhren emittiert werden, durchlässiger sind als für die von weichen Röhren ausgehenden. Dass mit sehr weichen Röhren wieder lange exponiert werden muss, lässt sich durch die geringere Intensität der von denselben ausgesandten Strahlen erklären. Wenn die Intensität der Strahlen durch Vergrößerung der primären Stromstärke vermehrt wird, so wird die fotografische Wirkung in demselben Maße gesteigert wie die Intensität der Fluoreszenz, und es dürfte in diesem und in jedem oben besprochenen Fall, wo die Intensität der Bestrahlung des Fluoreszenzschirmes durch Veränderung des Abstandes des Schirmes von der Strahlenquelle geändert wird, die Helligkeit der Fluoreszenz wenigstens sehr nahezu proportional der Intensität der Bestrahlung sein. Es ist aber nicht erlaubt, diese Regel allgemein anzuwenden. 11. Zum Schluss sei es mir gestattet, folgende Einzelheiten zu erwähnen. Bei einer richtig konstruierten, nicht zu weichen Entladungsröhre kommen die X-Strahlen hauptsächlich von einer nur 1 bis 2 mm großen Stelle der von den Kathodenstrahlen getroffenen Platinplatte. Indes ist das nicht der einzige Ausgangsort. Die ganze Platte und ein Teil der Röhrenwand emittieren, wenn auch in viel schwächerem Maße, X-Strahlen. Von der Kathode gehen nämlich nach allen Richtungen Kathodenstrahlen aus. Die Intensität derselben ist aber nur in der Nähe der Hohlspiegelachse sehr bedeutend. Und deshalb entstehen auf der Platinplatte da, wo diese Achse sie trifft, die intensivsten X-Strahlen. Wenn die Röhre sehr hart und das Platin dünn ist, so gehen auch von der Rückseite der Platinplatte sehr viel X-Strahlen aus. Und zwar, wie die Lochkamera zeigt, wieder vorzugsweise von einer auf der Spiegelachse liegenden Stelle. Auch in diesen härtesten Röhren ließ sich das Intensitätsmaximum der Kathodenstrahlen durch einen Magneten von der Platinplatte ablenken. Einige an weichen Röhren gemachte Erfahrungen veranlassten mich, die Frage nach der magnetischen Ablenkbarkeit der X-Strahlen mit verbesserten Hilfsmitteln nochmals in Angriff zu nehmen. Ich hoffe, bald über diese Versuche berichten zu können. Die in meiner ersten Mitteilung erwähnten Versuche über die Durchlässigkeit von Platten gleicher Dicke, die aus einem Kristall nach verschiedenen Richtungen geschnitten sind, habe ich fortgesetzt. Es kamen zur Untersuchung Platten von Kalkspat, Quarz, Turmalin, Beryl, Argonit, Apatit, Baryt. Ein Einfluss der Richtung auf die Durchlässigkeit ließ sich auch jetzt nicht erkennen. Die von Herrn G. Brandes beobachtete Tatsache, dass die X-Strahlen in der Netzhaut des Auges einen Lichtreiz auslösen können, habe ich bestätigt gefunden. Auch in meinem Beobachtungsjournal steht eine Notiz aus dem Anfang des Monats November 1895, wonach ich in einem ganz verdunkelten Zimmer nahe an einer hölzernen Tür, auf deren Außenseite eine Hittorffsche Röhre befestigt war, eine schwache Lichterscheinung, die sich über das ganze Gesichtsfeld ausdehnte, wahrnahm, wenn die Entladungen durch die Röhre geschickt wurden. Da ich diese Erscheinung nur einmal beobachtete, hielt ich sie für eine subjektive, und dass ich sie nicht wiederholt sah, liegt daran, dass später statt der Hittorffschen Röhre andere, weniger evakuierte und nicht mit Platinanode versehene Apparate zur Verwendung kamen. Die Hittorffsche Röhre liefert wegen der hohen Verdünnung ihres Inhaltes Strahlen von geringer Absorbierbarkeit und wegen des Vorhandenseins einer von den Kathodenstrahlen getroffenen Platinanode intensivere Strahlen, was für das Zustandekommen der genannten Lichterscheinung günstig ist. Ich musste die Hittorffschen Röhren durch andere ersetzen, weil alle nach sehr kurzer Zeit durchschlagen würden. Mit den jetzt in Gebrauch befindlichen harten Röhren lässt sich der Brandes'sche Versuch leicht wiederholen. Vielleicht ist die Mitteilung von folgenden Versuchsanordnungen von einigem Interesse. Hält man möglichst dicht vor das offene oder geschlossene Auge einen vertikalen, wenige Zehntel Millimeter breiten Metallspalt und bringt dann den durch ein schwarzes Tuch verhüllten Kopf nahe an den Entladungsapparat, so bemerkt man nach einiger Übung einen schwachen, nicht gleichmäßigen hellen Lichtstreif, der je nach der Stelle, wo sich der Spalt vor dem Auge befindet, eine andere Gestalt hat, gerade, gekrümmt oder kreisförmig. Durch langsames Bewegen des Spaltes in horizontaler Richtung kann man diese verschiedenen Formen allmählich ineinander übergehen lassen. Eine Erklärung dieser Erscheinung ist bald gefunden, wenn man daran denkt, dass der Augapfel geschnitten wird von einem lamellaren Bündel X-Strahlen und wenn man annimmt, dass die X-Strahlen in der Netzhaut Fluoreszenz erregen können. Seit dem Beginn meiner Arbeit über X-Strahlen habe ich mich wiederholt bemüht, Beugungserscheinungen dieser Strahlen zu erhalten. Ich erhielt auch verschiedene Male mit engen Spalten und so weiter Erscheinungen, deren Aussehen wohl an Beugungsbilder erinnerte. Aber wenn durch Veränderung der Versuchsbedingungen die Probe auf die Richtigkeit der Erklärung dieser Bilder durch Beugung gemacht wurde, so versagte sie jedes Mal. Und ich konnte häufig direkt nachweisen, dass die Erscheinungen in ganz anderer Weise als durch Beugung zustande gekommen waren. Ich habe keinen Versuch zu verzeichnen, aus dem ich mit einer mir genügenden Sicherheit die Überzeugung von der Existenz einer Beugung der X-Strahlen gewinnen könnte. Ausgegeben am 20. Mai. Ende von Weitere Beobachtungen über die Eigenschaften der X-Strahlen, gelesen von Ramona Deininger-Schnabel, www.crowwings.com. Des Hundes Not von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Des Hundes Not. Es war ein Hund, der lag hungrig und kummervoll auf dem Felde. Da sang über ihm eine Lerche, ihr wonnigliches Liedlein mit süßem Ton. Als der Hund das hörte, da sprach er: »O, du glückliches Vögelein, wie froh du bist, wie süß du singest, wie hoch du dich aufschwingst. Aber ich, wie soll ich mich freuen? Mich hat mein Herr verstoßen, seine Türe hinter mir gesperrt. Ich bin lahm, bin krank, kann kein Essen erjagen und muss hier Hungers sterben.« Wie die Lerche den hungrigen Hund also klagen hörte, flog sie nahe zu ihm und sprach: »O, du armer Hund, mich bewegt dein Leiden. Wirst du mir es auch Dank wissen, wenn ich dir helfe, dass du satt wirst?« »Womit, Frau Lerche?« fragte der Hund mit matter Stimme, und die Lerche antwortete: »Sieh, dort kommt ein Kind gegangen, das trägt Speise zu jenem Ackersmann. Ich will machen, dass es die Speise niederlegt und mir nachläuft. Indes gehst du hinzu und issest den Käse und das Brot und stillest deinen Hunger.« Der Hund bedankte sich dieses freundlichen Anerbietens, und die Lerche flog nun dem Kind entgegen und begann es zu äffen. Bald lief sie vor ihm, bald flatterte sie auf dieser, bald auf jener Seite, bis das Kind dachte: »Die Lerche muss ich fangen.« Und zumal stellte die Lerche sich flügellahm und ließ einen ihrer kleinen Fittiche hängen, wie gebrochen. Das Kind griff oft nach ihr, aber es haschte vergebens mit der einen Hand, und da legte es sein Tüchlein nieder, darin es das Essen trug, und lief der Lerche nach, die immer voran in einen Grund flog. Indessen erhob sich der Hund, hinkte nach dem Tuche und schnüffelte hinein. Da lag ein Stück Brot, ein Quarkkäse und 4 gute Eier. Die fraß er ungesotten und ungeschält und den Käse untranchiert. Und das Brot nahm er mit von dannen, als er fortkroch und sich in das Korn versteckte. Die Lerche, als sie merkte, dass der Hund sein Teil hatte, flog in die Lüfte und sang lustig. Das geäffte Kind aber verwünschte sie, und noch viel mehr, als es sein Tüchlein leer fand. Weinend ging es zurück zu seiner Mutter, und ob es Schläge bekommen hat, weiß ich nicht. Es wird aber wohl etwas dergleichen abgefallen sein. Die Lerche flog zum Hunde hin und fragte ihn, wie er sich jetzt befinde. Er sagte ihr schönen Dank, und nie sei ihm wohler gewesen. »Nur eine Bitte, herzliebe Frau Lerche, habe ich noch auf dem Herzen«, sprach er. »Wer satt ist, der ist gern froh. O bitte, erzählet mir noch etwas, davon ich ein wenig lachen und lustig werden mag.« »Wohlan«, sprach die Lerche, »folge mir.« Und da flog die Lerche voran, und der Hund folgte ihr zu einer Scheuer, auf deren Dachboden man von der Erde leicht gelangen konnte. Da hinauf hieß die Lerche den Hund steigen und hinuntersehen, denn der Boden war schadhaft und durchgebrochen. Unten auf der Tenne standen 2 Kahlköpfe, die draschen. Da setzte sich flugs die Lerche dem einen auf die Glatze, und flugs klapste der andere mit der Hand drauf, vermeinend die Lerche zu fangen. Das kluge Vöglein war aber schneller als er und flog zur Seite. »Nun, Geselle, was soll das? Was schlägst du mich?« fragte der erste Kahlkopf den andern. Der entschuldigte sich, dass ein Vöglein sich jenem auf den Kopf gesetzt. Dieses habe er erhaschen wollen, habe der Klaps wehgetan, sei es ihm leid. Indem setzte sich die Lerche auf die Glatze dessen, der eben sprach, und da schlug gleich der andere hin mit einem so harten Schmitz, dass der Kopf gewiß zersprungen, wenn er von Glas gewesen wäre. Wenigstens brummte er dem Geschlagenen tüchtig, und nun ging gleich das Schelten los, und beide Drescher warfen ihre Pflege hin und wollten einander in die Haare. Weil sie nun keine Haare hatten, so konnte keiner dem andern welche ausraufen, und so kratzten sie einander auf die Glatzen statt des Raufens, daß das Blut danach lief, und stießen sich hart. Da ging es Glatz wieder Glatz und Kratz wieder Kratz, auch zerrten sie sich an den Ohren. Und darüber mußte der Hund so unbändig lachen, daß ihm ganz weh ward, und er weder liegen noch stehen konnte. Und da purzelte er vor Lachen von dem Boden hoch herunter, den Dreschern gerade auf die Kahlköpfe, dass sie stutzten, denn der Hund war schwer, und diese Art, Haare auf den Kopf zu bekommen, kam ihnen spanisch vor. Sie wandten ihren Zorn gleich vereint gegen den Hund, und da sie Drescher waren, so draschen sie ihn so lange, bis er mit Ach und Krach durch ein Loch in der Scheuerwand und durch den Zaun fuhr. Wobei ihm nicht nur das Lachen, sondern schier Hören und Sehen verging. Ganz mürb und marode legte er sich in das Gras hinter den Zaun. Und da kam die Lerche geflogen und fragte, »Edler Herr, wie befinden Sie sich?« »Ei, Frau Lerche«, ächzte der Hund, »ich habe vollauf genug. Ich bin ein ganz geschlagener Mann. Ich glaube meiner Treu. Ich habe gar keinen Rücken mehr. Die Drescher haben mir das Fell bei lebendigem Leibe abgeschunden und gegerbt. Ach, soll ich länger leben, so muss ich einen Wundarzt haben.« »Wohl und getrost. Ich hole dir auch den, so es irgend möglich ist«, sprach die Lerche und flog von dannen. Bald fand sie einen Wolf. Den redete sie an. »Herr Wolf, ihr habt wohl gar keinen Appetit?« »Ach, Frau Lerche«, ward ihr zur Antwort, »was das betrifft, so kann ich mit Wolfshunger dienen.« »Nun, wenn ihr es mir danken wollt«, sprach die Lerche weiter, »so wollt ich euch wohl weisen, wo ein feister Hund liegt, der euch kaum entrinnen wird.« »Oh, meine edle Königin, wie gnädig ihr seid«, schmeichelte und schmunzelte der Wolf und leckte sich die Zähne. Die Lerche flog vor ihm her, und er folgte ihr, und wie sie zu dem Hund kam, redete sie ihn an. »Nun, Geselle, schläfst du? Willst du nicht den Arzt sehen? Richte dich auf, dort kommt der Doktor.« »Wo, Frau Lerche, wo?« fragte der Hund ganz müde. Aber als er den Wolf sah, da schrie er, »Oh, nein, Frau Lerche, nein, diesen Doktor nicht! Haltet ihn zurück! Ich bin gesund!« Und mit einem Satze war der Hund auf den Beinen und fort, als flögen wir davon, dass ihm kein Zaun zu hoch und kein Graben zu breit war. Ende von »Des Hundes Not«. Blütenleben von Max Daudendey, gelesen für LibriVox.org. Lauer Schatten, ein blühender Birnbaum auf altem, müden Gemäuer. Bronzefarbenes Moos quillt über die Kanten und Risse. Ringsum Gras, junggrün und durchsichtig. Es neigt sich leise und schmiegsam. Harte, blassgelbe Winterhalme zittern dazwischen, farblos und schwach, wie vergrämte, greise Haare. Aschgraues und purpurbraunes Laub mit feinem Metallschimmer, wie tiefes, gedunkeltes Silber deckt den Grund. Hie und da ein weißes Blütenblatt mit blassrosigen Lippen, leicht, zart, aber müde. Das Geäst biegt sich dicht und tief zur Erde. sacht zerrinnt Blüte um Blüte und gleitet weiß, zögernd nieder. Die Zweige senken sich tief bis zu den einsam gefallenen Blüten. Das Alter hat den Stamm zerschürft. In der gefurchten Rinde ziehen die Ameisen eine Straße hoch hinaus zur Krone. Emsig und flink rennt es aneinander vorüber. Und oben die Bienen. Sie saugen schwerfällig und lüstern von den süßen Lippen und klammern trunken an den weichen Blütenrändern. Ein üppiges Summen ist in der Laubkrone, ein einförmig gärender Ton. Die Blüten zittern leise und die jungen Blattspitzen zittern. Der alte Baum wiegt sich und seufzt. Duft löst sich, schwebt hinaus in den blauen Sonnenschein, warm süß und scharf herb. Ende von Blütenleben. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Hokus Pokus. Die Glocken von Fritz von Astini. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Die Glocken von Fritz von Astini. Tag und Nachtklang erläuten von den vielen Türmen der alten Stadt. Sie summten und dröhnten, sie gellten und wimmerten. Sie machten die Häuser und die Herzen beben mit ihrem betäubenden Getön. In den Kirchen drängte sich das Volk. Der Weihrauch wirbelte hinauf zu den gotischen Gewölbrippen hier, zu den barocken Engeln der Decken dort und schwärzte sie. Alt und Jung lag auf den Knien und sie beteten mit jener Inbrunst, welche die Angst vor einem ungeheuren Schmerz gebiert. Und der eherne Ton der Glocken nahm das Flehen der schwachen Menschenstimmen auf seine Schwingen und trug es tausendfach verstärkt mit betäubenden Dröhnen nach oben. Es war ein großes um diesen Schmerz und um diese Inbrunst. Im Schlosse rang die junge Fürstin des Landes mit dem Tode. Ein furchtbares Fieber, dessen glühende Wut sich nicht brechen ließ, verzehrte ihren Leib. Sie erkannte den Gatten nicht mehr und auch die anderen nicht, die an ihrem Lager weinten. Wer am Schlosse vorüberging, der wagte es kaum, zu dessen Dach empor zu schauen, fürchtend, es könnte dort die schwarze Flagge vom Mast wehen. Noch war kein Jahr ins Land gegangen, seit die Fürstenbraut an ihres Gatten Seite eingezogen war in die Residenz. Blühend, glücklich, heiter, von so strahlender Schönheit, dass ihr die Herzen des Volkes zuflogen um die Wette mit den Rosen, die man ihr in den goldenen Wagen warf. Denn das Volk ist wie ein Kind. Was schön ist, das ist ihm gut, und ihm ist es gut. Bald aber wussten sie, dass diese Frau wirklich wie ein Engel war und Gutes tat, wo sie konnte. Gutes tat mit einer rührenden, schüchternen Herzlichkeit, die noch um Vergebung bat für das Elend, welches sie zu lindern suchte. Am Bette einer verlassenen Kranken hatte sie sich das Fieber geholt. Darum lag das Volk auf den Knien und betete für sie. Darum heulten und sangen die Glocken Tag und Nacht, Nacht und Tag. Die Ärzte waren mit ihrem Wissen zu Ende und ließen den Mut sinken, alle nur einer nicht, ein ernster, harter, stiller Mann. Er sagte, eines kann immer noch helfen, die Jugend. Und er wich nicht vom Bette der Kranken. Mit eisernem Willen kämpfte er gegen das Fieber, kämpfte er gegen die schulversehrte Berufsgenossen, die mit süßen Tränkchen und sanften Mittelchen eine hohe Gewalt besiegen wollten, gegen die nur wiederum eine hohe Gewalt helfen konnte. Er kämpfte mit den Torheiten höfischer Sitte, und im Vorzimmer der Fürstin schalten und weinten deren Frauen über seine derbe Art. 3 Tage und Nächte schon hatte er ausgehalten in dem verdunkelten Gemach und hatte alles selbst getan, was zu tun war, weil er wusste, dass man ihm nicht gehorsam sein würde. Er selber hüllte den glühenden Körper der Kranken in nasse Tücher, und wenn das Fieber wilder tobte, dann trug er das arme Weib, das sich wie rasend gegen die Eiseskälte des Wassers wehrte, ins Bad auf seinen eigenen Armen. Ihre Nägel zerfleischten sein Gesicht. Sie schlug und biss nach ihm. Sie, die noch nie einem Falter ein Leid getan hatte. Und dann saß sie durch die langen Stunden der Nacht regungslos an ihrem Bette und folgte gespannt dem Atem und dem Herzschlag. Der Fürst vertraute dem, der allein die Hoffnung nicht verlor. So behauptete dieser, gegen die Menschen wenigstens das Feld. Wieder war die Nacht gekommen. Die Nacht der Entscheidung, wie der Arzt sagte. Wieder hatte er den fiebernden Leib der Kranken in die eisige Flucht gezwungen. Seit einer Stunde lag sie, in frisches Linnen gehüllt, im Bette. Und er hielt ihr schmales Handgelenk unausgesetzt forschend zwischen seinen knorrigen Greisenfingern. Da flog es wie ein Leuchten über sein Gesicht, denn der Pulsschlag ging ruhiger. Und über eine Weile schlossen sich die Lider über ihren Augen, die vorher so irr und ängstlich an die Decke gesucht hatten. Die Brust hob und senkte sich immer gleichmäßiger.

und darauf stand geschrieben, es wäre für das Kind, das heute Nacht hier geschlafen hätte. Da nahm es das Säckchen und lief damit heim und brachte es seiner Mutter. Doch behielt es heimlich ein paar Stücke für sich. Nun war die älteste Tochter neugierig geworden und wollte den folgenden Morgen auch hinaus in den Wald. Die Mutter gab ihr Pfannkuchen mit, so viel sie wollte, Brot und auch Käse dazu. Abends fand sie den heiligen Josef in seinem Hütchen gerade so, wie ihn die zwei anderen gefunden hatten. Als das Mus fertig war und der heilige Josef sprach, »Ich bin so hungrig, gib mir etwas von deinem Essen«, antwortete das Mädchen, »Warte, bis ich satt bin. Was ich dann übrig lasse, das sollst du haben.« Es aß aber beinahe alles auf, und der heilige Josef musste das Schüsselchen ausschrappen. Der gute Alte bot ihm hernach sein Bett an und wollte auf dem Stroh liegen. Das nahm es ohne Widerrede an, legte sich in das Bettchen und ließ dem Kreis das harte Stroh. Am anderen Morgen, wie es aufwachte, war der heilige Josef nicht zu finden. Doch darüber machte es sich keine Sorgen. Es suchte hinter der Tür nach einem Geldsack. Es kam ihm vor, als läge etwas auf der Erde. Aber weil es nicht recht unterscheiden konnte, was es war, bückte es sich und stieß mit seiner Nase daran. Aber es blieb an der Nase hängen, und wie es sich aufrichtete, sah es zu seinem Schrecken, dass es noch eine zweite Nase war, die an der seinen festhing. Da hob es an zu schreien und zu heulen, aber es half nichts. Es musste immer auf seine Nase sehen, die so weit hinausstand. Dann lief es mit einem Geschrei fort, bis es dem heiligen Josef begegnete. Dem fiel es zu Füßen und bat so lange, bis er aus Mitleid ihm die Nase wieder abnahm und noch 2 Pfennige schenkte. Als es daheim ankam, stand vor der Tür seine Mutter und fragte, »Was hast du geschenkt gekriegt?« Da log es und antwortete, »Einen großen Sack voll Gelds, aber ich habe ihn unterwegs verloren.« »Verloren?« rief die Mutter. »Oh, den wollen wir schon wiederfinden.« Nahm es bei der Hand und wollte ihn suchen. Zuerst fing es an zu weinen und wollte nicht mitgehen, endlich aber ging es mit. Doch auf dem Wege kamen so viele Eidechsen und Schlangen auf die beiden los, dass sie sich nicht zu retten wussten. Sie stachen auch endlich das böse Kind tot, und die Mutter stachen sie in den Fuß, weil sie es nicht besser erzogen hatte. Ende von Der heilige Josef im Walde von den Gebrüdern Grimm, gelesen von Elli, Juni 2011. Der Rubin von Gustav Sack. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Rubin von Gustav Sack. Um die Zeit, in der an der Küste die Linden blühen, saß der einjährig Freiwillige, wie kann man nur, rittlings auf der Mauer, die das Kasernement umschloß. Denn außer dem dreitägigen Arrest und der Degradierung zum Gefreiten bestand seine Strafe, die er sich wegen einer handgreiflichen Äußerung moralischer Dekadenz zugezogen hatte, in der Einkasernierung. Darum mußte er sich allnächtlich aus der Stube, in der er mit den Leuten seiner Korporalschaft schlief, herausstehlen, mußte sich sachte über die Flur und die hallenden Treppen und durch die lauernden Schatten des Kasernenhofes schleichen, und dann sich über die Mauer ins Freie schwingen. Dort erwartete ihn die blonde Madeleine, mit der er eilig in seiner Wohnung verschwand. Knarrend zog die alte Uhr Luft in ihre rostigen Lungen und rief 12 rasselnde Schläge in die Nacht, und hart und dumpf tapsten die nägelbeschlagenen Stiefel der patrouillierenden Posten auf dem Pflaster oder glitten langsam und tückisch über den knirschenden Kies. Ringsum aber breitete sich in weißen Lachen und Seen der Nebel, aus dem gleich wulstigen Echsenköpfen die Wipfel der Ulmen und Linden ragten und die Lichter einer Bahn wie rote Kakerlakenaugen glotzten, und mitten aus der sternleeren Nacht hing der Mond wie eine blank gescheuerte Messingampel herab. Eine Handvoll verlorener Klänge kam durch die Luft und flatterte träumerisch zwischen den rotbraunen Gebäuden und versank gerade wimmernd in den traurigen Nebeln. »Halt!« Mit einem brutalen Griff packte ihn eine rote haarige Faust am Fuß und zog ihn herab. Aber fluchend riss er sich hoch, trat dem Kerl mit Wut ins Gesicht, daß er zurücktaumelte und Helm und Gewehr auf die Erde kollerten, und schwang sich herab. »O Madeleine!« In dichten Wolken quoll aus den Lindenblüten der Duft in das Zimmer, von dessen Decke braune Schattenfransen in das rote Licht herabhingen, das da zwischen den 4 Wänden lag wie ein riesiger Rubin. und willst du den Rubin gelten lassen, so wirst du die zitternd graue Rauchwolke, die aus einer bläulichen Aschenschale hochstieg, sich schirmartig verbreitete und in fantastischen Akanthuskapitälen und krausen Arabesken sich auflöste, als einen vertikalen Riss oder eine Trübung des Steines ansprechen dürfen. Und nicht mehr als Trübung, sondern als das innerste Geheimnis, als das Herz des Edelsteines wirst du die Karaffe öligen Weins bezeichnen müssen, in der es zuweilen in einem tiefen Purpur aufleuchtete, als sei es eben das pulsierende Herz des roten Rubins. Aber eine hohe weiße Flamme, den brennenden, sehnsüchtigen Geist des Steins, muß ich Madelon nennen, als sie in unbekümmerter Nacktheit an das Lager trat, auf das sich ihr Geliebter hingeworfen hatte. Willst du dich nicht ausziehen? Nein, denn du siehst weißer und seidener aus neben dem stumpfen Blau und dem knalligen Rot und den grellblanken Knöpfen dieses, ach, dieses Ehrenrockes. O Madelon! Dann zog er sie an sich und bat sie, sich rittlings auf seine Brust zu setzen. Darauf faßte er ihre Hände und suchte ihre Augen und versenkte sich in ihrer strahlenden Bläue wie in ein immer grundloseres Meer. Hast du gesehen, wie draußen der Mond in der sternleeren Nacht hing, wie eine leuchtende Ampel, wie ein vergessenes Licht? So hänge auch ich in meiner Welt, ratlos und einsam in ihrer unbeschreiblichen Sinnlosigkeit und ihrer ewigen Brutalität. Ich habe dieser Welt nicht fluchen können. Ich bin viel zu klug zum Fluch, denn ich weiß, mein Fluch wäre bedingt und bejahte irgendein Gespenst, ein fernes, irrlichterndes Ideal. Ich baue mir auch nicht auf diesem Fundament und trotz diesem Fundament von Sinnlosigkeit und Brutalität ein hohes, helles Haus. Ich bin viel zu schwach zu diesem Trotz und mein Wille zergeht in dem Licht meiner Augen. Ich gehe abseits und vergesse die Welt im Rausch, in dem rigorosen Wegsehen von allem und dem inbrünstigen Untertauchen in deiner roten Liebe und deinem seidenen Leib. Du schöne, gischtende Welle, die der Sturm da draußen ins Leben rief und brausend weiter treibt und sie nicht ruhen heißt, bis sie den Felsen, den sie umschäumt und umstrudelt und umkost, Tag und Nacht, in ihre weichen Arme sinken sieht. Ist es nicht wie in einer Kirche, in deren dämmenden Bögen und Nischen sich Weihrauchwolken und Orgeltöne verfangen? Willst du nicht trinken? Sieh, der Wein ist so rot, rot wie die Knäufe deiner stolzen Brüste. O Madelon, in deiner Liebe liegt für mich die Möglichkeit, die Welt anzuschauen als ein Gemälde, an dessen Buntheit und Farbenreichtum ich mich erfreue, ohne nach dem Zweck, dem Schöpfer und der Zusammensetzung der Farben zu fragen. Du süße Aster, du roter Wein und seidener Leib, o du gischtende Welle, du letztes verlorenes Glück und veilchenblaues Lächeln im Winkel, du mein Gott! Da rieselte es über ihren Leib, und sie sank über ihn so, daß sein Kopf zwischen ihren Brüsten zu liegen kam. Als der einjährig Freiwillige, wie kann man nur, am nächsten Tage vom Feldwebel aus dem Bett geholt wurde und erfuhr, daß er mit 10-tägigem Arrest und Verlust der Schnüre bestraft werden würde, nahm ihn einer seiner Kameraden beiseite. »Ich verstehe Sie nicht, ein Mädchen, das Sie notorisch betrügt. Ich habe noch heute Morgen gesehen, wie sie von Ihnen 3 Häuser weiter zu einem andern auf die Bude stieg. Und da sie auch des Nachts erst um 12 zu Ihnen kommt, nicht wahr? Und Sie nicht wissen können...« Da ging der einjährig Freiwillige wie kann man nur auf seine Wohnung, entkleidete sich gemächlich und legte sich in die Kissen, die noch die Wärme ihres Körpers trugen. Dort wartete er, bis die Patrouille kam, die ihn abholen wollte, und in dem Augenblick, da sie die Tür aufrissen, schoss er sich die Kugel in den Mund. »Wirst du nun zugeben, dass du mit ihm verkehrt hast? Wirst du?« Und da sie schwieg und sich nur wimmernd vor ihm krümmte, fuhr wiederum die Peitsche klatschend über ihren Rücken. Es ist ein Skandal, sich wegen so einer Dirne zu erschießen. Gib es wenigstens zu, hörst du?« Und da sie immer noch schwieg und sich nur wimmernd vor ihm krümmte, fuhr wiederum die Hundepeitsche klatschend ein, zwei, dreimal über ihren entblößten Rücken. Dann ließ er ihre Hand los, daß die vor ihm Kniende zusammenbrach und mit der Stirn auf die Stuhlkante schlug, und so blieb sie liegen. Er aber lief schnaufend in dem Zimmer umher, in dem eine saure Bier- und Tabaksatmosphäre brütete, fuchtelte mit der Peitsche und warf sie schließlich mit einem »Du Ass!« auf den striemenbedeckten Rücken der blonden Madelon. Dann trat er an das Fenster, öffnete es und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Da flog zitternd die Nachtluft herein und streichelte Madelons zerwühltes Haar und hielt vor ihre schluchzenden Augen das Bild von dem dunklen Rubin und seinem purpurnen Herzen. Als aber dieser Musensohn ihren Hauch auf seiner zerhauenen Stirn fühlte, riss er einen Mensursäbel von der Wand und warf sich in Fechterpositur und begann mit dröhnenden Quarten das Ofenrohr zu bearbeiten. Da verlor Madelon den roten Rubin und vergaß zu weinen und fing an, leise in sich zu lächeln, und als der Unermüdliche den Säbel polternd in die Ecke warf, einen Kasten Flaschenbier an das Sofa zog und zu trinken begann, ließ sie ihre Augen leuchten und wartete nur auf das »Na, Kind, wir wollen uns wieder vertragen.« Und wie es endlich kam, rutschte sie auf den Knien zu ihm und umfaßte mit ihren Armen seinen trunkenen Leib. Dann zog sie ihm Stiefel und Strümpfe aus und drückte ihre Lippen auf seinen Fuß. Am nächsten Morgen um neun lag die Sonnenglut auf der Straße wie ein böses weißes Tier, das mit seinen gläsernen Tatzen und seinem stickenden Atem jeden ansprang, der aus der nächtlichen Kühle der Wohnungen trat. Dann presste es ihm die Lungen zurück, griff beißend und brennend in seine Augen und hängte sich ihm schwer wie Blei an die Füße. Und je höher die Sonne stieg, desto größer wurde das Tier und desto weißer seine gläserne Haut, desto höher kletterte es an den Häusermauern hoch und stieg durch die Fenster und wälzte sich in die Zimmer, faul und schwer und schwül. Am wohlsten aber fühlte es sich und blähte sich vor Vergnügen in dem Zimmer, in dem neben dem zerbeulten Ofenrohr und den geleerten Bierflaschen der schartige Säbel an der Erde lag. Da zog es in tiefen Zügen den Schweiß und Bierdunst ein, erwärmte ihn glühend in seiner Brust und hauchte ihn mit einem teuflischen Grinsen über die beiden Schlafenden wieder aus. Davon erwachte Madelon, und da sie den hellen Tag und das weiße Sonnentier sah, wandte sie sich um und weckte ihren Geliebten und ließ über sein rotgedunsenes Gesicht, seinen halbgeöffneten Mund, aus dem der sauersüße Alkoholschwaden stieg, und seine verschleimten Augen die ihren in ihrer blauesten Zärtlichkeit streifen. Dann presste sie sich an seinen warmfeuchten Leib und fühlte, wie plötzlich ein klebriger Schweiß aus allen seinen Poren quoll. »O Liebling, nun bist du nicht mehr böse!« Da hallten ein, zwei, drei Salven durch den Morgen. Nun haben sie ihn begraben. Aber sie schüttelte mit lächelndem Unwillen ihr Haar, ein Sturm süßer Zärtlichkeit flog über ihr feines Gesicht, und während sie den behaglich grunzenden fiebernd umklammerte, flüsterte sie in seine roten Eselsohren, »Warum habe ich dich nur so lieb?« Ende von »Der Rubin«